dann wünsche ich einen schönen guten Abend. Mein Name ist Ivo Bosic von der Wochenzeitung Jammerwirt. Ich darf heute diese Veranstaltung moderieren von der eine Veranstaltung der Hipster Antifa Neukölln. Und mit mir sitzen hier am Tisch dort der Chris Maschewski vom Arbeitskreis Kritische Geografie und der Roger Behrens, Autor und Philosoph aus Hamburg und Christoph Twickel, Journalist und Autor des Buches Gentrifi-Dingsbums oder Eine Stadt für alle. Unser Thema ist die Stadt heute. Städte werden immer mehr zum Lebensmittelpunkt der Menschen. Alle wollen dorthin, alle wollen in die Stadt, alle versprechen sich dort mehr Lebensperspektiven, mehr Lebensqualität. Arme suchen Arbeit, die Mittelschicht legt Wert auf gute Infrastruktur, auf Kino, Theater, Museen, Universitäten. Und auch die Hipsters und die prekären Kopfarbeiter brauchen die Stadt wie die Luft zum Atmen. Ein Freelancer in der Stadt ist einsam, aber ein Freelancer in einem Dorf kann sich gleich die Kugel geben. Und immer mehr Menschen leben in Städten bereits. In China, wo die Megacities wie Pilze aus dem Boden schießen, ist dies besonders deutlich. Zum ersten Mal leben heute in China mehr als die Hälfte der Einwohner des riesigen Landes in Städten. In Großbritannien wurde diese Marke bereits im späten 19. Jahrhundert erreicht. Im Jahr 1800 lebten nur 3% der Weltbevölkerung in Städten. 2030 wird es in Indien 68 Städte geben mit mehr als 1 Million Einwohner, 13 mit mehr als 4 Millionen und 6 mit über 10 Millionen Bewohnern. In Mumbai werden im Jahr 2030 vermutlich 30 Millionen Menschen leben. Und alle diese einzelnen Städte, von denen es, warte mal, hier hatte ich noch eine schöne Zahl, also die Zahl der Megacities mit mehr als 10 Millionen Einwohnern wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird sie sich verdoppeln. Und all diese Städte werden größer und ökonomisch wichtiger und politisch mächtiger sein als eine Vielzahl kleiner Staaten. Sie werden sich zunehmend aufeinander beziehen und ein Netzwerk bilden. Das hat die Stadtsoziologin Saskia Sassen ja in den 90ern mit diesem Begriff der Global Cities ganz gut beschrieben. Bestimmte Großstädte sind zu Zentren von Finanzmärkten, zu Zentren von transnationalen Konzernen geworden, von wo aus die überall in die Welt verteilte Produktion und Dienstleistung gesteuert wird. Die Konzerne begannen dann Mitarbeiter meist auf begrenzte Zeit in verschiedene Filialen rund um den Globus zu entsenden. Diese sogenannten Expatriates, Expats, bilden so zunehmend ein eigenes soziales Milieu. Und das sind nicht nur die Krawattenträger aus den Finanzinstituten, sondern das sind natürlich auch die coolen Jungs von Universal Music in der Schlesischen Straße. Und während die alle eher ein hohes Einkommen und entsprechend hohen Lebensstandard haben, bildet sich aber gleichzeitig in diesen Städten auch ein großes Dienstleistungssegment. Hausmädchen, Reinigungskräfte, Bauarbeiter und viele andere weniger qualifizierte oder schlecht entlohnte Arbeitnehmer werden für die Errichtung und Aufrechterhaltung der Infrastruktur gebraucht. Armutsflüchtlinge mit geringer sozialer Perspektive aus dem Umland oder aus anderen Ländern komplettieren das Bild. Alle wollen in die Städte. Und ein anderes Phänomen hat Saskia Sassen auch schon beschrieben. Diese Städte sind eigentlich gar keine Metropolen mehr, weil der Begriff der Metropole ja eigentlich sagt, dass es das Zentrum, also qua Definition, das ist das Zentrum eines Umlandes, aber in Wirklichkeit sind die Städte gar nicht, also lösen sich diese Städte immer mehr von ihrem Umland und bilden untereinander Netzwerke. Man sagt ja mit Absicht, man möchte ja mit Absicht als Berliner definiert sein, um damit zu sagen, dass man kein Deutscher ist, oder auch I love New York wurde durchaus auch geprägt als Abgrenzung dazu, ein amerikanisches Landei zu sein. Sie haben also auch eine postnationale Komponente, dieses sich beziehen auf Städte, und sie sind begehrte Räume und damit im Kapitalismus logischerweise auch vom Kapital begehrt, also findet ein Verdrängungsprozess statt. Und wir haben in Berlin in diesem Sommer eine Zuspitzung der Debatte um diese Gentrifizierung erlebt, in Form von teilweise zu offener Fremdenfeindlichkeit neigenden Ressentiments gegen Touristen und Zugezogene. Linke Kämpfe sind heutzutage meistens solche um ganz bestimmte Viertel, wo Linke leben, nicht aber um Städte als solche. Linke scheinen sich weniger für die Entwicklung von Städten zu interessieren, als vielmehr für ihren Kiez. Der Anwohner wird zum revolutionären Subjekt, weil man damit selbst als Anwohner zum Revoluzer wird und auch gerade über dieses Verhältnis. Einerseits, was passiert in den Vierteln, was passiert dort, wo wir leben und wo wir selber Täter und Opfer der Gentrifizierung sind. Und dieses Verhältnis zur Stadtentwicklung insgesamt hoffe ich, dass wir das ein bisschen zumindest heute aufgeblättert bekommen, das Thema. Und dazu würde ich als erstes dem Christoph Twickel das Wort geben. Ja, danke. Hier sind noch Plätze frei, falls es zu eng wird. Bin ich gut zu verstehen? Erstmal danke für die einleitenden Worte, brauchen wir ja gar nicht mehr viel zu sagen. Ja, ich weiß nicht, ob sich Linke nur noch für ihren Kiez interessieren. Ich komme wie Roger auch aus Hamburg, nicht nur heute, sondern überhaupt. Also habe in den letzten Jahren dort war ich nicht nur quasi journalistisch mit dem Thema befasst, sondern auch in gewisser Weise aktivistisch als Mitstreiter eines Netzwerks in Hamburg, was sich Recht auf Stadt nennt. Und da galt das Interesse tatsächlich der Stadt, deshalb heißen wir auch Recht auf Stadt, auch wenn sich das natürlich in lokalen Kämpfen ausdrückt. Ich finde, wir haben vorhin im Vorgespräch mal darüber geredet, die Frage ist ja, wofür ist eigentlich Gentrifizierungskritik gut? Ich glaube, zumindest neben vielen anderen Dingen ist sie auch, kann sie auch dafür gut sein, der Verklärung der Vergangenheit ein bisschen was entgegenzusetzen. Man neigt ja dazu, die sozialen Kämpfe der Vergangenheit als echt und irgendwie authentisch zu sehen, also die Häuserkämpfe der 70er und 80er zum Beispiel. Wenn man das unter Gentrifizierungsaspekten anguckt, kommen da oft ganz merkwürdige, widersprüchliche Dinge dabei raus. Das ist mir vor nicht allzu langer Zeit aufgefallen, als wir im besetzten Gängeviertel in Hamburg, hat man ja vielleicht hier in Berlin schon mal von gehört, gab es mal die Idee, ach, wir befassen uns mal mit den Häuserkämpfen der 70er, 80er und gucken uns mal einen Klassiker an aus Hamburg-Ottensen. Hamburg-Ottensen ist so einer der Häuserkampfstadtteile, wie vielleicht in Berlin Kreuzberg oder in Frankfurt das Westend. Und da gab es ein Videokollektiv oder ein Filmkollektiv namens Thiel und die haben damals einen Film gedreht, der hieß Ottensen kämpft, Anfang bis Mitte der 70er Jahre gedreht. Da siehst du dann, also haben wir uns das angeguckt, da siehst du dann tatsächlich diesen eine Stadt, wie man sie heute nicht mehr kennt, quasi die Ausläufer der alten Industriestadt. Ottensen, da hatte so eine Fabrik im Zentrum, Menck und Hambrock, und da waren auch echte Proletarier, so mit Prinz Heinrich Mützen und Proletarierinnen, Kopftüchern, und dann gab es die Fremdarbeiter, die in den unsanierten Häusern mit dem Toilette auf der Stiege wohnten, und dann rannten da diese langhaarigen Linken rum und machten mit denen Demonstrationen und trugen dann Transparente rum, wo dann drauf stand zum Beispiel Kampf dem Durchgangsverkehr. Hintergrund ist, dass in Ottensen sollte abgerissen werden von der damaligen SPD-Regierung. Das waren auch noch die Ausläufer der funktionalen Stadt der 50er, 60er Jahre, wo man die Stadt autogerecht machen wollte. Und man wollte dieses verkommene Altbauviertel abreißen und einen Autobahnzubringer bauen. Und die jungen Leute, die da demonstrieren gegangen sind, Kampf dem Durchgangsverkehr, haben eben gegen diese Kahlschlagsanierung protestiert. Und der Filmemacher war da im Gängeviertel und wir haben gefragt, wer waren das denn jetzt? Wer sind diese Leute gewesen? Die anderen haben wir ja erkannt, das waren die Arbeiter. Wer waren denn diese Langhaarigen? Ja, sagt er, die ersten war KPD, AO, die zweiten waren die Jusos und die dritten waren KBW oder so. Ich erfinde das jetzt so frei. Und das fand ich so interessant, weil da konnte man so richtig schön sehen, wie die Linke damals in den 70er Jahren auf der Suche nach dem revolutionären Subjekt beim Anwohner gelandet ist. So, beim Nachbarn, beim echten oder eingebildeten Stadtteil Proletarier. In Berlin kennt man das bei Tonsteine Scherben, ne? Das ist hier diese Figur des Mensch Meier, der immer genauso redet, wie sich das der linke Revolutionär damals vorgestellt hat. Und so wird dann eben aus Kampf dem Kapitalismus Kampf dem Durchgangsverkehr. Die Ironie der Geschichte, deshalb erzähle ich das, ist dabei, dass natürlich, ach ja, in dem Film gab es dann auch noch, das muss ich noch dazu sagen, gab es dann auch noch den Herrn, den SPD-Politiker mit Pfeife, wie die damals alle hatten, der den Stadtteil sanieren wollte und der ihm gesagt hat, wir wollen hier ein Milieustadtteil für junge Familien draus machen. Der kannte den Begriff Gentrifizierung noch nicht. Und nun ist es so, dass genau diese alternative Szene, die damals gekämpft hat gegen den Abriss von Ottensen, haben sie ja auch erreicht, wie das ja auch in Kreuzberg zum Teil erreicht wurde und in Frankfurter Westend, genau dieses linke Milieu waren quasi, sagen wir mal, waren so die prototypischen Altbaubewohner, die diesen Stadtteil heute, also jetzt im Resultat gesehen, zu einem der teuersten im innerstädtischen Bereich Hamburgs gemacht haben. Das will ich denen nicht anlasten, das liegt mir fern. Ich finde, der Kampf hatte durchaus sehr sinnige und wertvolle Aspekte. Aber ich finde, das ist sozusagen Gentrifizierungskritik, schärft da schon den Blick. Wer sind eigentlich die Subjekte dieser Kämpfe und wo bewegen die sich eigentlich klassenmäßig und wie stehen die eigentlich unterschiedlich auch auf unterschiedlichen ökonomischen Stufen? Also dieses unser Viertelideal, was es also bis in die 80er Jahre zumindest in Hamburg noch gab, das funktioniert im Lichte von Gentrifizierungskritik nicht mehr so. Das hat man ja auch zum Teil durchaus selbstkritisch erkannt. Also die Rote Flora in Hamburg hat schon Ende der 90er Papier geschrieben, wo sie sehr hart mit diesem Ideal von unser Viertel ins Gericht gegangen ist. Und wir sagen, das ist problematisch, weil im Grunde genommen da diese Idee von unser Viertel, wo dann eben die alteingesessenen Nachbarn und wir autonomen Linken und unsere türkischen Nachbarn und alle leben sie da zusammen, das homogenisiert oder das macht sozusagen eine gemeinsame Lage auf und schmiert die Unterschiedlichkeiten zu. Und de facto ist es eben so, das sieht man dann, wenn die Gentrifizierung vollzogen ist, wer ist eigentlich noch da? Klar, die linke studentische WG konnte sich die Altbauwohnung damals leisten, weil sie alle zusammengeworfen haben. Die türkische Familie ist längst rausgezogen nach was weiß ich wohin. So, also das ist sozusagen, finde ich, da ist in den letzten zwei Jahrzehnten eine Menge passiert, seitdem sich Linke mit Gentrifizierung beschäftigen. Und in Berlin neigt man dazu, das immer so ein bisschen sarkastisch als, naja, die Täter und die Opfer der Gentrifizierung. Ich finde, das ist ja durchaus sinnvoll, sich damit zu befassen. Was ist denn eigentlich meine eigene Rolle in diesem Spiel? Das war so ein Aspekt, den ich hier mal reinwerfen wollte. Jetzt ist es ja so, dass dieses Anwohnersein als politische Berufungsinstanz keinesfalls ausgestorben ist. Also was ich jetzt aus den 70er Jahren erzählt habe, naja, wir maskieren uns mal so als Nachbarn und Kampf im Durchgangsverkehr und so weiter. Das gibt es ja, also zumindest in meiner politischen Erfahrung immer noch, sobald es irgendwo darum geht, dass irgendwo irgendwer verdrängt werden soll oder die Mieten steigen und so weiter, ist das quasi instinkthaft, scheint irgendwie in die tief eingeschrieben sein in die Seele von Protest, dass man sich erstmal so als Anrufer, Anwohner oder als Nachbar geriert. Ne? Also wer sich präsentieren kann als jemand, der hier schon lange lebt oder schon immer gelebt hat oder hier aufgewachsen ist, der ist sozusagen der legitime Platzhirsch, der also sagen kann, wir waren hier vor euch und wir sagen hier, wie es läuft. Das stimmt natürlich nur zur Hälfte, nur sehr bedenkt, denn wenn die Alteingesessenen nicht deutsch sind, sondern migrantisch, sozial, randständig oder schlimmstenfalls alles zugleich, dann sind sie tendenziell eher Teil dieses Problemvierteldiskurses, was man dann in Neukölln auch weiblich kennt, und müssen sich das Anwohnersein, das Nachbarsein dürfen, hart verdienen bei den Buschkowskis dieser Welt. Also die Behauptung, ich bin hier zu Hause, findet erstmal nicht einfach so Eingang in den politischen Diskurs, sondern man braucht sozusagen ein Mindestmaß an Bürgerlichkeit dazu. Und da ist die Range auch relativ groß, würde ich sagen. Es geht halt vom reaktionären Vorstadt-Spießer, der das Flüchtlingsheim oder die Ex-Knastis nicht in seiner Nachbarschaft haben will, bis hin zur linken Biennale-Bourgeoisie. Deshalb würde ich schon sagen, muss man mit dieser Figur des Anwohners situativ umgehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Anwohner als Berufungsinstanz grundsätzlich bescheuert ist, aber ist auch nicht grundsätzlich gut. Die Idee zu sagen, ich bin hier zu Hause, kann ja auch ganz witzig sein. Also Manchmal ist es bescheuert, manchmal muss man sich sozusagen gegen dieses hegemoniale Wir, muss man dagegen ankämpfen, finde ich. Und manchmal besteht es, also geht es halt auch darum, quasi ein nicht-hegemoniales Wir zu formulieren. Wie zum Beispiel hier in Berlin finde ich ja eigentlich sehr gut, was Kotti und Co. so machen, wenn sie sagen, wir sind Innenstadt. Also auch wir sind Innenstadt, wir sind hier zu Hause. Oder in Hamburg, St. Pauli, ein aktueller Kampf, die Esso-Häuser, die eben auch, das ist so, sind so alte 60er-Jahre-Bauten, die abgerissen und durch neue ersetzt werden sollen. Und die Leute, die da wohnen, sagen eben, wir kämpfen für den Erhalt der gewachsenen Strukturen. Klingt erstmal reaktionär und konservativ, aber wenn man sich so ein bisschen das Innenleben dieser Häuser anguckt, stellt man eben fest, dass es tatsächlich ermächtigen sich da Leute quasi aus einer erstmal gesellschaftlich randständigen Position, ein Wir sind hier zu Hause und wir sind die Platzhirsche, zu behaupten. Auch das, finde ich, muss man dann als Aneignung sehen können. Wie soll man das, kennt man ja aus jedem zweiten Hip-Hop-Video. Ne? Also dieses, als Reaktion auf den prekären Status des vermeintlichen kriminalisierten Ghetto-Bewohners gibt es die permanente Repräsentanz zu sagen, das hier ist meine Hood und ich habe sie mir erkämpft und ich bin auch so hart, dass ich das schaffe und dass ich das auch zurecht tue, also Sido, mein Block. Ne? Das ist eine Form von Anwohnerschaft, die ich zum Teil auch als Spiel mit so einer Situation durchaus bedenkenswert finde. Wenn ich Henri Lefebvre, der ja den Begriff vom Recht auf Stadt aufgebracht hat, wenn ich den richtig verstanden habe, dann geht es erstmal nicht darum, die utopische Stadt zu bauen, also eine Wohlstandsutopie, eine wie auch immer geartete, technokratisch erreichbare Wohlstandsutopie zu bauen und den Leuten vorzusetzen, sondern es geht genau darum, es geht um die Aneignung von Stadt für ein besseres Leben und das war Stadt auch schon immer. Stadt war schon immer das, was sozusagen entstanden ist, weil Leute was gesucht haben, was sie auf dem Land, auf dem Dorf oder anderswo nicht gefunden haben, an ökonomischen Freiheiten, an sexuellen, ästhetischen, lebensweltlichen Freiheiten. Und ich finde, in Stadtteilen wie von mir aus Kreuzberg oder St. Pauli lässt sich das auch noch ablesen. Ich wollte eigentlich einen kurzen Filmausschnitt aus einem Film zeigen, der vor 3-4 Jahren auf St. Pauli entstanden ist, Empire St. Pauli, der ist hier auch, glaube ich, ein paar Mal gezeigt worden in Berlin. Da gibt es diese Szene, wo auf St. Pauli so ein paar migrantische Kids sitzen und sich über die neu hinzugezogenen Bewohner eines relativ teuren Quartiers, des Brauereiquartiers, unterhalten. Und dann gibt es dieses Zitat, sagt der eine, wenn man schon hier wohnt, sollte man sich auch in die Umgebung einleben. Das heißt, die kopieren sozusagen eigentlich genau diesen xenophobischen Diskurs, dessen Objekt sie ständig sind oder von dem sie erfahren haben, dass sie quasi, das ist eine Form von Anreichen, die finde ich dann ausgesprochen, oder eine Umkehrung, die genau diesen Diskurs unterläuft. Also an der Stelle wird es dann interessant, wenn quasi, oder von mir ist auch komplex, ne, wenn die Fremden plötzlich xenophob gegen die Gentrifier werden. In Berlin, also von Hamburg aus, guckt man sich diese Berliner Aufregung um die Schwabenfeindlichkeit oder die Hipsterfeindlichkeit oder die Touristenfeindlichkeit immer so ein bisschen, also ich gucke sie mir immer so ein bisschen verwundert an. Ich habe dann gleich, als die Hipster-Antifa hier in Neukölln ihre Facebook-Seite eröffnet hat, geliked. Weil ich das lustig finde. Ich bin mir aber ehrlich gesagt unsicher, und vielleicht komme ich da heute Abend ein Stück weiter, ob das nicht eigentlich bloß ein Selbstgespräch unter Eingeweihten ist. Also, das mag ja sein, dass es in Berlin eine ausgesprochen bescheuerte Linie gibt, die sich als Kiezmiliz positioniert und sich irgendwie und dann so Anti-Latte-Propaganda macht oder Kinderwagen anzündet oder bis hin zu Homophobie oder Ähnlichem. Bitte? Kiez-Taliban, okay. So, jetzt weiß ich aber nicht, ob dann quasi die schlaue Linke ironisch sich solidarisieren soll mit Touris, Bioläden und Latte-Konsumenten. Da bin ich mir ausgesprochen unsicher. Umgekehrt ist es ja auch ein Berliner Phänomen, dass sobald Leute mal Beispiel, mir ist es aufgefallen in dieser Diskussion um das BMW Guggenheim Lab, ne? Was da die Wovereits dieser Stadt und andere für ein Theater gemacht haben, weil da ein paar Leute gesagt haben, nee, ich trinke lieber auf der Freifläche mein Dosenbier und ich will da BMW Guggenheim nicht und so weiter. Ja, und das war dann gleich, also das gab es dann auch gleich einen Antisemitismusvorwurf und so weiter. Und also den, ich finde, den Schulterschluss will ich dann auch nicht haben, dass man dann so sagt, ja, wir müssen aber dafür sorgen, dass diese Stadt fortschrittlich bleibt und nicht, sagen wir mal, neu. Das hat also sowas wie BMW Guggenheim Lab ist natürlich ein klassischer Gentrifizierungsturbo. Wenn die einfahren, dann ist klar, ja, sicherlich, dieser Stadtteil wird ganz bewusst eventisiert für eine bestimmte Klientel. Und das hat was mit Gentrifizierung zu tun. Und da kann man auch mal, wie soll man sagen, da kann man auch mal frontal dagegen stehen. So, das war es eigentlich, was ich zu sagen habe. Und falls ich noch restliche Minuten habe, dann gebt ihr meine Nachbarn weiter. Ja, dann würde ich gleich angehen. Das heißt nicht, dass du unbedingt schimpfen musst, aber ich gebe das Wort einfach mal an dich. Ja, so. Also ich fand es schon mal ganz schön eigentlich, dass du den Einstieg machtest oder meintest, dass stadtpolitische Themen gerade wieder relevanter werden oder dass du das nicht beobachtest, wenn ich dich richtig verstanden habe. Wenn ich dich auch richtig verstanden habe, dann meinst du ja sozusagen, das ist eher eine Frage von irgendwie Subjektivität von Linken oder irgendwie, dass man gerade als revolutionäre Strategie oder sonst was durchaus denkt. Ich denke, dass dahinter eventuell, ja gut, vielleicht habe ich die auch falsch verstanden, aber anyways, meine Überlegung ist, dass dahinter eventuell eher eine Bewegung sozusagen des Kapitalismus steht, die sozusagen gerade im Moment in einer neuen Art und Weise sozusagen MieterInnen oder Wohnabhängige sozusagen in Bedrängnis bringt gerade. Da will ich eigentlich perspektivisch hin mit meinem kleinen Input hier, möchte mir herausnehmen, so einen kleinen subjektiven Einstieg zu machen, um mich eben auch hier in Bezug auf Hipster-Antifa ein bisschen zu positionieren. Also ich war nämlich in den letzten 2 Jahren stadtpolitisch aktiv, und zwar bis zum Sommer auch in der Stadtteilinitiative Schillerkiez, hier auf der anderen Seite von der Hermannstraße, ne? Und darüber auch an der stadtweiten Vernetzung der mietenpolitischen Initiativen hier in der Stadt. Im Moment bin ich zwar nur noch beim Arbeitskreis Geografie, aber beide, sowohl die, also nee, genau, dann noch einen kleinen Werbeblock. Ich bin dann unter anderem am Rande zumindest auch an der Erstellung einer neuen Zeitschrift für kritische Stadtforschung, die Suburban heißen wird und ab nächstes Frühjahr wohl zum ersten Mal kostenlos im Internet für alle zur Verfügung erscheinen wird. Kleiner Werbeblock, also Suburban soll das ganze Ding heißen. Hoffe, das wird vielleicht von Interesse für euch auch. So. Genau. Anyways, ich bin sozusagen sowohl über die Schillerkiez-Inni, wo ich aktiv war, wie über die kritische Geografie Berlin in Gruppen, die von Magnus Klaue, der hier für die Gruppe letzte Woche gesprochen hat, in der konkret zum Beispiel wie folgt angegriffen werden oder diffamiert werden. Also das schreibt Magnus Klaue. Angeblich fantasierten wir, nämlich der Arbeitskreis Kritische Geografie Berlin, von einer Touristification Berlins, die monostrukturelle Ökonomien zu etablieren helfe und die Bedürfnisse der AnwohnerInnen vernachlässige. Weiter schreibt er, solche sich als antikapitalistisch gerierenden Heimatschutzinitiativen, schreibt die Hipster Antifa Neukölln, überhöhten Armutsbezirk zu erhaltenswerten Soziotopen, anstatt daran zu arbeiten, sie zusammen mit der Armut selbst in ihren Gründen abzuschaffen. Also, wenn Magnus Klaue hier die Hipster Antifa richtig zitiert hat, dann bin ich also als jemand, der stadtpolitisch aktiv ist, nach dieser Auffassung angeblich als Antikapitalismus sich missverstehender Heimatschützer und romantisiere und verewige Armut und Elend. Ironischerweise habe ich im Sommer unabsichtlich an der Spaltung meiner Kiez-Initiative ziemlich einen Anteil gehabt. und bin dann unter anderem auch aus der, von einigen wenigen Leuten, allerdings nur wirklich das richtig betont, aus der, aus dem Stadtteil Lunte gedrängt worden. Und da hatte ich das andere Argument, da war ich, galt ich nämlich dann einigen Leuten auf einmal als antideutsches U-Boot. Also vielleicht nur so ein bisschen so die Ironie oder... Nee, der Hintergrund der Aktion war, dass irgendwie diese Gruppe zusammen kämpfen, die halt auch in der Lunte sich trifft, irgendwie diese antideutsche Jubelparade zur Befreiung Neuköllns angegriffen hatte. Und ich, aber auch der Großteil der Leute in der Schillerkiez-Inni auch, mit allerdings anderen Argumenten, dann versucht haben, diese Gruppe zusammen kämpfen, aus der Lunte zu schmeißen, was aber sozusagen backgefired hat, woraufhin wir uns als Inni dann zerlegt haben. So, aber trotzdem finde ich es ein bisschen eine lustige persönliche Anekdote, aber die, glaube ich, gleichzeitig auch ganz gut exemplarisch zeigt, wie der Stand der Debatte hier in Berlin ist, dass so jemand wie ich irgendwie sowohl als antideutsches U-Boot wie als irgendwie von antideutscher Seite dann als sich als Antikapitalist missverstehender Heimatschützer bezeichnen werde. So, ne? Also sicherlich unwissend. Ich finde aber, das ist eigentlich Ausdruck, dass es in dieser Tourismusdebatte oder der Identifizierungsdebatte hier echt häufig nicht um Wahrheit geht, auch nicht um richtige politische Praxis, sondern mein Eindruck ist, da geht es ganz viel um Identität, um psychische Bedürftigkeiten, sich abzugrenzen von anderen, sich erhaben zu fühlen gegenüber den Leuten, die man politisch als Feinde identifiziert. Ja, und also ich habe meine, es ist unglaublich viel Unsinn in dieser Debatte, gerade im Umlauf, viele Vorurteile, falsche und auch richtige zum Teil natürlich. Also wo Christoph gerade schon andeutet, dass er ein bisschen Schwierigkeiten oder nicht nur ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, sich sozusagen mit Hipstern zu identifizieren, das geht mir auf jeden Fall ähnlich so. Also ich habe jetzt bei den Vorbereitungen oder der Gruppe, die hier vorbereitet, aber auch so verstanden, dass sie sozusagen gerade mit diesen Veranstaltungen hier nochmal so ein bisschen mehr Substanz in ihre Kritik oder in ihre polemische Kritik, die sie da im Sommer in die Szene geschmissen haben oder so reinbringen wollen, und freue mich insofern natürlich, hier eingeladen zu sein. Ja. So, ich hatte jetzt überlegt, ob ich versuche, sozusagen die antideutschen Positionen zu Stadt, die ich bis jetzt so kursorisch mal gefunden habe, zu kritisieren, bin aber davon abgekommen, weil ich den Eindruck habe, da gibt es noch gar nicht viel, was so richtig Substanz hat, dass man vielleicht da spannend, also wirklich spannend. Genau, also das kommt jetzt nämlich. Das wollte ich jetzt mal einläuten. Ich werde mich darauf konzentrieren, eben zu versuchen, mal zu skizzieren, warum ich meine, dass das Städtische gerade oder Wohnen eine neue Relevanz erfährt, gerade in Deutschland im Moment. Und ich versuche das sozusagen ökonomisch herzuleiten, also nicht in dem Sinne, dass ich mir einbilde, man könnte aus ökonomischen Verhältnissen alles Einzelne ableiten, aber doch in dem Sinne, dass ich den Eindruck habe, es gibt hier sozusagen, also Stadt hat im Rahmen dieser Krise oder Verwertung von städtischem Raum eine ganz neue Dimension bekommen, eine neue Position, und das hängt sozusagen mit Krisenphänomenen des Kapitalismus zusammen, und das würde ich jetzt gleich versuchen, schwerpunktmäßig bisschen anzudeuten, in welche Richtung man da zu denken hat. Ich halte es sozusagen für total wichtig, gerade vor dem Hintergrund von dieser merkwürdigen Debatte, die hier in Berlin stattfindet, mein Eindruck ist sozusagen, viel der Widersprüche oder der Streits, die es hier gerade gibt, hängt sozusagen damit zusammen, dass die meisten Leute sozusagen nur auf dem Niveau der Erscheinungsebene der Widersprüche im Kapitalismus agieren. Also was weiß ich, ein Beispiel sei diese Kneipe hier, die sowohl im Haus wie im Kiez tendenziell als Gentrifizierenden oder GentrifiziererInnen-Kneipe wahrgenommen wird. Ne? Gleichzeitig passiert hier diese Veranstaltung. Und das sind sozusagen so ein bisschen so die Mikrowidersprüche, die im Stadtraum dieser kapitalistischen Gesellschaft irgendwie existieren, und in denen kann man sich echt ordentlich verfangen und gegenseitig die Köpfe einschlagen, was ich aber nicht für besonders politisch sinnvoll halte, sondern ich denke, was wesentlich sinnvoller wäre sozusagen zu versuchen, die ökonomischen Strukturen, die hinter den Gentrifizierungsprozess und hinter dem, was ich eine neue Welle der Inwertsetzung urbanen Raums nennen würde, verstecken, also dass man sozusagen versucht, eher gemeinsam da anzugreifen, statt sich sozusagen in so Mikrokonflikten aufzureiben und zu zerfetzen. Aber vielleicht, ja, nochmal ganz kurz vorher, bevor ich in diesen Ökonomiepart einsteige. Ich finde es ja, auch ziemlich, also einerseits finde ich es verkürzt, aber andererseits eine sehr wichtige Arbeit, was die Hipster-Antifa Neukölln gemacht hat. Also mit dieser Fotoserie oder der Dokumentation sozusagen von Turi-feindlichen Sprüchen, finde ich, habt ihr, also wurde erstmal ein richtiger Impuls gesetzt. Allerdings ist mein Problem damit, dass sozusagen der tendenziell dahin tendiert oder der Form, in der er gemacht wurde, sozusagen irgendwie sehr schnell das Leiden an den Verhältnissen hier wegstreicht. Also, was weiß ich, meine Hypothese wäre zum Beispiel, dass ich in diesem TouristInnen-Hass, in diesem Hass, den es zum Teil durchaus gibt, ich glaube zwar, ist empirisch überschätzt, irgendwie in dem, wie es dargestellt wird hier meistens, aber den gibt es durchaus ansatzweise. Meine Hypothese wäre aber, dass zum Beispiel den BerlinerInnen an den Touris klar wird, wie verarmt sie in Relation zu vielen Teilen der ersten Welt inzwischen sind. Also wir haben ja irgendwie in Berlin ein stetig sinkendes Durchschnittseinkommen, also im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, wir sind glaube ich jetzt inzwischen bei 70% des Bundesdurchschnitts angekommen. Ne? Und man kriegt es einfach mit irgendwie, also ich zumindest kriege es persönlich mit als Hartz-IV-Empfänger, dass ich irgendwie auch durchaus gefrustet bin, wenn irgendwie die 16-jährigen schwedischen Studis, Gymnasiastinnen, nicht mal Studis, sich halt irgendwie den doppelten Bierpreis leisten können wie ich. Es ist schon eine frustrierende Angelegenheit, das zu merken, wenn man irgendwie 30 Stunden die Woche mal lucht, irgendwie Nachtschicht oder sowas. Und sozusagen, ich denke mal, dass solche Sachen, also dass viele Leute in Berlin sozusagen ihrem Hass auf die Touris oder zumindest irgendwie Frust über die Touris genau solche Sachen realisieren. Das ist sozusagen eine Form, wie den Leuten bewusst wird, wie arm sie geworden sind, die sie aber sozusagen nicht als Resultat einer Verarmungspolitik der Berliner Bevölkerung oder der ostdeutschen Bevölkerung generell wahrnehmen, sondern vor allem erstmal irgendwie als Bedrohung, weil auf einmal können sie vor ihrem Späti nicht mehr sitzen, weil draußen verscheucht sie die Bullerei oder weil sie vom Quartiersmanagement geholt worden ist. Ist bei mir in der Straße auf jeden Fall passiert, konnte ich wunderbar beobachten. Und in einem Späti können sie sich langsam das Sterni nicht mehr leisten, weil irgendwie so viel andere Leute im Späti halt für 1,20 sich das Sterni leisten können, dass du halt als Hartz-IV-Empfänger, wo du auf die 50 Cent angewiesen bist, irgendwie das irgendwann nicht mehr kannst. Also ich finde, solche Phänomene muss man zumindest mit im Blick behalten. Das ist, finde ich, zumindest schwierig, irgendwie sich davon sozusagen so abzugrenzen, dass man, ja, weiß nicht, irgendwie so tut, als ob man nie Probleme mit Geld hätte und nie nicht arm wäre. Anyways, also im Arbeitskreis Kritische Geografie haben wir sozusagen eine sehr abstrakte Position formuliert und zwar haben wir gesagt, es muss eigentlich darum gehen, ein Recht auf Stadt für BewohnerInnen wie für TouristInnen zu fordern. Das ist natürlich eine total abstrakte Formulierung oder ein unbestimmter Begriff. Einerseits denke ich, weil dieser Begriff des Rechts auf Stadt ziemlich selber ambivalent ist. Also bei Henri Lefebvre, hast du dir auch schon genannt, hat der durchaus noch eine revolutionäre Gehalt. Oder ja, zumindest geht es um die Aneignung der Stadt für ein vernünftiges Leben. Zunehmend gibt es aber sozusagen jetzt auch gerade die Tendenz im Rahmen von UNO und so, dass sozusagen Recht auf Stadt zu sowas wie einem Menschenrecht werden soll, ganz unbestimmt. Also das heißt, es gibt sozusagen diese Verrechtlichung irgendwie schon als Tendenz. Zweitens ist der Begriff natürlich ambivalent, weil auch, ja, ich finde es zumindest in Frage, ob man sich sozusagen so unmittelbar positiv auf Recht und Rechtsstaatlichkeit beziehen kann. Ich halte es da eigentlich immer noch mit Joachim Bruns Kritik am Menschenrecht, zumindest ansatzweise, der zumindest sagt irgendwie, das Recht muss Leute immer sozusagen in ihrer Individualität berauben zu gleichen machen und eigentlich ist sozusagen das bürgerliche Recht etwas, was in einer emanzipierten Gesellschaft um das Beste aufzuheben wäre. Also das sind sozusagen so die Grenzen des Begriffs Recht auf Stadt. Trotzdem finde ich sozusagen als eine Stoßrichtung erstmal richtig zu sagen, in dieser ganzen Gentrifizierung, Aufwertungs-Turi-Debatte müsste es eigentlich darum gehen, sozusagen Recht auf Stadt sowohl für die BewohnerInnen wie auch für Touris zu fordern, ne? Also so als ethische Stoßrichtung. So, ganz kurz, also nee, nicht ganz kurz, ich versuche jetzt mal zu der These zu kommen, was passiert eigentlich gerade ökonomisch in den Städten? Also was wäre eigentlich eine Kritik auf dem Stand der Verhältnisse sozusagen oder auf dem Niveau der realen Verhältnisse? Ich habe vor 2,5 Jahren dazu meine Uni-Abschlussarbeit geschrieben, die ist auch im Netz erhältlich. Da ist das Ganze nochmal wesentlich systematischer gemacht. Ich baue jetzt ein bisschen darauf aus. Also ich habe mich da vor allem mit Gentrifizierung beschäftigt und ging so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, irgendwie David Harvey schrieb in einem Text Ende 2008 zur Hochphase der Krise schreibt er, ich lese mal vor. While many elements were involved in the crisis that has rocked the world over the last 2 years, it should be clear that urban processes played a key role. The so-called subprime foreclosure crisis was in fact an urban crisis. If therefore the roots of the crisis lie in urban malformations, then the solutions must also surely lie in part, if not in whole, in urban reformations. Also was David Harvey hier schreibt, ist sozusagen, also ich übersetze nochmal kurz, während viele Elemente in der Krise, die jetzt die letzten 2 Jahre läuft, involviert sind, sollte klar sein, dass städtische Prozesse, urbane Prozesse eine Schlüsselrolle daran gespielt haben. Ne? Also er schreibt weiter, die sogenannte Subprime Foreclosure Crisis, also diese Hypotheken- oder Hypothekenkrise, vor allem bei geplatzten Hypothekenkrediten, ist sozusagen das auslösende Element der Krise gewesen. Und Harvey zumindest argumentiert, dass sozusagen dann die Krise selber im Kern wenigstens anteilsweise eine Krise des Städtischen wäre. Da würde ich nicht mitgehen, aber zumindest würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass städtische Prozesse in dieser Krise gerade eine ganz zentrale Rolle gespielt haben. Und das ist sozusagen jetzt auch der Versuch, oder da möchte ich versuchen, so ein bisschen anzudeuten, warum und in welchem Sinne und inwieweit dann sozusagen unser Alltagsleben einfach da auch von Krisentendenzen geprägt wird. Also, These ist sozusagen, tendenziell gibt es eine globale Welle oder eine neue globale Welle der Inwertsetzung urbanen Raums und die ist eben krisentheoretisch zu erklären und meine Hoffnung ist, dass man sozusagen, wenn man das macht, also sozusagen die politische Ökonomie der Gentrifizierung oder der Inwertsetzung urbanen Raums versucht anzugreifen erstmal, dass man dann sozusagen nicht den Fehler macht, so eine relativ plump moralistische Kritik zurückzufallen, wie Webster Antifa zum Beispiel kritisiert oder sich eben in so Mikroklassen und Milieuwidersprüchen verheddert irgendwie, halt keine Ahnung, bei uns im Kiez so der Streit irgendwie zwischen den Alteingesessenen und den neuen, halb prekären Selbstständigen, die dann Läden da aufmachen und so, ne? Das sind so die Konflikte, in denen wir uns da befinden. Genau. Also meine Hoffnung ist sozusagen, durch eine Kritik der politischen Ökonomie, der Gentrifizierung oder der Aufwertung urbanen Raums hat man sozusagen eine Chance, um so eine plumpe Kritik rumzukommen. Ich versuche jetzt sozusagen nochmal so ein ganz paar relevante Begriffe nochmal hier oder Phänomene auch einzubauen. Also ich habe jetzt zur Gentrifizierung geschrieben und habe da sozusagen 3 relevante empirische Überlegungen aus der Literatur gezogen. Was passiert eigentlich in den Städten weltweit? Der Schwerpunkt liegt natürlich immer auf den USA, England, so der Literatur, weil da die meisten AutorInnen herkommen. Aber was ist da eigentlich in den letzten Jahren passiert? Und zwar gibt es einerseits die These, dass Gentrifizierung sich globalisiert hat. Also, während Gentrifizierung sozusagen in den 50er oder in den späten 50er Jahren, wo so die ersten Phänomene auftauchen, da war das was, das eigentlich in 3 Städten wesentlich passiert. In London, Paris und Washington DC, noch New York, na gut, 4. So, ne? Inzwischen, also irgendwie, ich weiß nicht, wenn man sich mal die Gentrifizierungsliteratur anguckt, das sind irgendwie in den letzten 10 Jahren mehr als 1000 Titel erschienen. Ne? Also es gibt irgendwie unglaubliche Massen an Leuten, die sich mit Gentrifizierung beschäftigen gerade. Du kannst echt irgendwie, guck dich um, irgendwie von Yogyakarta in Indonesien über die Bronx bis zu, weiß nicht, irgendwie den letzten Kaff oder Shutter in Shenzhen, irgendwie gibt es jetzt inzwischen Gentrifizierungsstudien. Das heißt, offensichtlich ist dieses Phänomen Gentrifizierung oder ist zumindest ein großes Indiz dafür, dass das ein zunehmend globales Phänomen geworden ist. Das heißt, was wir hier gerade erleben, das haben die in Bilbao oder in Madrid oder so vor 15 Jahren schon erlebt, in Paris vor 25. So, ne? Berlin hängt eigentlich hinterher. Zweite empirische Ausgangsbasis sozusagen. Das, was Gentrifizierung ist, hat sich ziemlich massiv gewandelt in den letzten 40, 50 Jahren. Also, es gibt da so 2 Thesen, oder eigentlich haben sozusagen vor, ich glaube 2001 haben Hackworth und Smith das erste Modell sozusagen eines Phasenwandels der Gentrifizierung rausgebracht, wo sie noch 3 Phasen sehen. Jetzt seit 2008 haben das dann Loretta Lees, Tom Slater und Alvin Wiley nochmal erweitert in ein 4-Phasen-Modell. Was das Spannende ist, es gibt sozusagen eine Tendenz, also was sie behaupten, ist eine Tendenz seit den späten 50er Jahren bis sozusagen jetzt 2008, Also was passiert mit Gentrifizierung? Erstens, habe ich schon behauptet, es ist sozusagen ein Phänomen, das sich räumlich ausgeweitet hat. Am Anfang 4-5 Städte weltweit, inzwischen irgendwie echt, selbst die letzten Käfer irgendwie, Landshut war ich irgendwie letzten Sommer. Ne, selbst in Landshut bei München irgendwie gibt es jetzt Gentrifizierung in so einer kleinen Stadt von ein paar 10.000 People. Genau, zweitens, es gibt, die Formen haben sich geändert. Während Gentrifizierung in den 60er, 70er Jahren noch ein Phänomen war, das sozusagen massiv aufbaute, darauf basierte, dass sozusagen einzelne aufsteigende Mittelschichtsangehörige Viertel gentrifizieren. Es ist inzwischen ein Phänomen, das also von großen Firmen, von finanzkapitalistischen Akteuren und sowas betrieben wird. Das ist eine bewusste Politik. Also ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Es gab da zum Beispiel, also kurz vor Ausbruch der Krise, so den größten Immobiliendeal der USA jemals. Wir haben zwei Fonds, BlackRock und Tishman Speyer, haben irgendwie die Peter-Stuyvesant City und das Peter-Cooper-Village in New York aufgekauft und wollten die identifizieren. Das sind so beides so Viertel des sozialen Wohnungsbaus der 40er Jahre und deren Geschäftsmodell basierte halt auf der Gentrifizierung. Das Ganze hat irgendwie 5,6 Milliarden dafür rausgehauen. Also das sind so die Dimensionen inzwischen. Und in den Vierteln wohnten, glaube ich, insgesamt, was sind das, waren irgendwie über 20.000 BewohnerInnen. So, ne? Also das sind so die Dimensionen, in denen Gentrifizierung jetzt stattfindet. Da gibt es dann einen Investor, der dann sozusagen ein ganzes Viertel kauft. Hier bei uns im Schiller-Kiez haben sozusagen die Berliner Firmen vor 10, 15 Jahren die Blocks aufgekauft, weil die wussten, Tempelhof wird dicht gemacht. Das muss man langsam machen. Okay, gut. Also, das sozusagen, es verändert sich, genau, und die Akteure werden anders. Es sind jetzt viel mehr sozusagen große Kapitalien, große finanzkapitalistische Akteure, also gerade viel die Privatisierung zum Beispiel der Sozialvorsorge, also private Krankenversicherung, private Rentenversicherung, private Sozialfürsorge und sowas, da werden unglaubliche Kapitalmassen zusammengesammelt, die müssen irgendwo investiert werden, die werden ganz massiv in Immobilien investiert. Ne? Das heißt, da ist sozusagen auch viel Kapital schon zum Beispiel durch die Privatisierung der Sozialvorsorge, was jetzt auch immer zu größeren Teilen auch in die Immobilienmärkte fließt. Gut. Dritte empirische Ausgangsbasis ist, Gentrifizierung ist sozusagen auch die zentrale städtische Entwicklungspolitik geworden in ganz vielen Weltgegenden. Also für ganz viele StadtpolitikerInnen ist sozusagen Stadtentwicklung gleichbedeutend Pro-Gentrifizierungspolitik. Das merkt man hier in Neukölln, wo Buschkowski zum Beispiel eine ziemlich klare Pro-Gentrifizierungspolitik einschlägt oder eingeschlagen hat. So, jetzt bin ich hier schon zur Ordnung berufen worden. Du hast ja gleich nochmal die Gelegenheit. Genau, also ich mache noch zwei Sachen versuche ich noch. Erstens, das Geschäft was wird im Immobilienmarkt akkumuliert? Da wird Grundrente akkumuliert. Also es ist sozusagen der Prozess der Akkumulation von Kapital im Immobilienmarkt ist ein anderer als bei Ausbeutung von Arbeitskraft. Bei Ausbeutung von Arbeitskraft wird sozusagen Mehrwert geschaffen. Nach Marx, ne, der Wert der Waren bemisst sich nach der verausgabten Arbeitskraft. Das ist bei der Verwertung von Boden, städtischem wie ländlichem, nicht der Fall. Boden ist kein Produkt menschlicher Arbeit, hat also zumindest für Marx, in Marx' Theorie auch keinen Wert, trotzdem aber einen Preis. Das ist jetzt ganz kurz. Der Witz ist also auf jeden Fall, die Akkumulation von Grundrente funktioniert ohne die Bildung von Mehrwert. Das heißt aber auch, dass sozusagen innerhalb des Kapitalismus die Akkumulation von Grundrente dann einen parasitären Charakter hat. Parasitär meine ich jetzt nicht als moralische Kategorie, sondern erstmal sozusagen als eine analytische. Innerhalb des Akkumulationsprozesses des Kapitalismus wird sozusagen Grundrente, die in der Stadt akkumuliert wird, wenn man sein Kapital da verwertet, also diese Akkumulation von Grundrente muss aus dem Mehrwert bezahlt werden, der irgendwo anders in der Produktion geschaffen wird. Ne? Das heißt, man hat erstmal das Problem, theoretisch schon mal, wenn ganz viel Kapital in die Akkumulation von Grundrente investiert wird, dann muss das wenige Kapital, das noch in der Ausbeutung von wahrer Arbeitskraft investiert ist, sozusagen diese Grundrente mitbezahlen. Das heißt, es gibt dann das Phänomen, zum Beispiel, dass viele große Städte mit teuren Grundstückspreisen zunehmend deindustrialisiert werden. Weil das einfach sowohl die wahre Arbeitskraft zu teuer wird, weil die Mieten zu teuer sind. Also Miete, Wohnen ist natürlich ein ganz relevanter Bestandteil der Kosten der wahren Arbeitskraft. Wie auch für die Produktion eventuell der Boden zu teuer wird. Also die großen Industrien sind heute in den Mittelstädten, um eine halbe Million Leute oder zwischen 250.000 und 500.000 Leute, nicht in den Großstädten. da ist viel zu teuer für uns zu produzieren. So. Das heißt, also die Akkumulation von Grundrente kann potenziell irgendwie die Kapitalakkumulation abwürgen oder fügt zumindest zu dem, was da bei Marx um die erweiterte Reproduktion heißt, nichts hinzu. Zweitens, die krisentheoretische Dimension jetzt ganz kurz, das ist der letzte Schluss. Wir haben ja, würde ich zumindest behaupten, seit den 70er Jahren baut sich hier so eine Überakkumulationskrise auf der Welt. Also wir haben hocheffektive Ausbeutung der Arbeitskräfte, aber gleichzeitig irgendwie das Kapital, das sich da so fröhlich akkumuliert, das weiß langsam gar nicht mehr, wo es sich noch produktiv investieren soll. So. Also es gibt zu wenig Möglichkeiten der Investition und zu viel Kapital, das sich erfolgreich akkumuliert. Das ist so das Drama des Kapitalismus, der erstickt immer an seinem eigenen Erfolg, ne? Auch früher oder später. Jetzt in der Krise ist das vielleicht auch nochmal klarer geworden, also diese ganzen Massen an, oder diese ganzen Debatten immer um wann kommt die Inflation, ne? Das ist irgendwie, also hat nochmal mit Gelddrucken auch zu tun, aber ist sozusagen auch ein Ausdruck der Überakkumulationskrise. Jetzt ist das Phänomen, dass viel von diesem Kapital gerade in Immobilienmärkte, in die urbanen Immobilienmärkte fließt und dadurch sozusagen massiv zu einer Verteuerung, also dieses Kapital versucht sozusagen die Grundrente, die abgeschöpft wird, zu erhöhen. Immobilienpreise werden immer teurer, gleichzeitig die Löhne nicht. Also ich weiß nicht, mein Eindruck ist immer sozusagen diese große Inflation, die Vermögenswertinflation, die, was weiß ich, ja, viel debattiert wird, dass die eigentlich sozusagen unter anderem über die Immobilienmärkte vermittelt sozusagen bei der Normalbevölkerung ankommt. Das heißt, was wir sozusagen sehen, also diese neue Relevanz stadtpolitischer Bewegungen und auch städtischer Prozesse in Deutschland, würde ich sagen, basiert halt darauf, dass gerade sehr viel überakkumuliertes Kapital in Immobilienmärkte strömt, da zu einer Aufwertung führt, also sozusagen immer mehr urbaner Raum wird in Wert gesetzt, wird verwertet. Gleichzeitig gibt es aber gar nicht die reiche Bevölkerung, die sich das auf Dauer leisten kann. Also während irgendwie Hamlet zum Beispiel noch irgendwie die Gentrifizierung Londons beschreiben konnte, dass sie darauf basiert, dass halt eben ehemals proletarische oder untere Mittelschichtsleute sozusagen reicher werden in den 70er, 80er Jahren und dann sozusagen Viertel umgestalten, weil sie selbst sozusagen die obere Mittelschicht aufgestiegen sind, ArchitektInnen, Profs oder sonst was geworden sind, würde ich sagen, hat man jetzt einen Gentrifizierungsprozess ohne GentrifiziererInnen. Also viel Kapital, das in die Immobilienmärkte strömt, das eine Erhöhung der Mieten oder sonstigen Immobilienpreise schafft, aber gleichzeitig keine Bevölkerung, die entsprechend reicher wird, sodass das Phänomen ist sozusagen, dass einfach die Ausbeutung durch Miete zum Beispiel immer höher wird. So, genau. Also vielleicht ein letztes Phänomen, um das mal zu vermitteln. Man sieht bei uns da in Schillerkiez, ja genau, ganz zum Schluss, Schillerkiez zum Beispiel ist das Phänomen, da gab es diese Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist, zu Gentrifizierung in Schillerkiez. Da wurde klar, es gibt zwar milieumäßig die GentrifiziererInnen, die Studis ziehen alle in den Kiez, aber die haben pro Nase 10 Quadratmeter weniger als die alten proletarischen RentnerInnen und die haben auch ein geringeres Einkommen. Ne? Also das heißt, wir haben sozusagen milieumäßig zieht eine GentrifiziererInnen-Gruppe in unseren Kiez. Ich gehöre dazu, bin ein Teil dessen. Gleichzeitig haben Leute wie ich inzwischen meistens so ein geringes Einkommen, dass es niedriger ist als die Rente der Prolls, die 40, 50 Jahre normale Prolljobs hatten. Ne? Und das ist das, was ich meine sozusagen mit Gentrifizierung ohne Gentrifizierer oder den Aufbau von Gentrifizierungsblasen. So jetzt. Ja, danke schön. Dann gebe ich gleich weiter an den Robert. Also ich versuche mich kurz zu halten, ich rede 10 Minuten, hier liegt eine Uhr und ich höre nach 10 Minuten einfach auf zu reden, damit wir in die Diskussion kommen. Schaffst du nicht. Das wird mir abgezogen und da stimmt man dran. Ich will eigentlich deshalb auch nur ein paar Stichworte geben, nämlich so, dass wir dann auch relativ kontrovers diskutieren können, wo ich vermute, dass eigentlich bei dem bisher Gesagten die Kontroverse gar nicht so arg vorhanden ist. Alle wollen in die Stadt, hat Ivo gesagt, einen Satz, den er mehrfach wiederholt hat und Gründe dafür hat er genannt. Ich möchte jetzt so ein bisschen verfolgen, was ist das eigentlich für ein Bild von Stadt? Also wo will man da eigentlich hin, wenn man in die Stadt will? Was ist das? Weil das natürlich ist völlig klar, absolut disparate Phänomene sind, ob ich jetzt chinesischer Landarbeiter bin und nach Neu-Shanghai will in die deutsche Autofabrik oder Student vom Dorf bin und von Tübingen nach Hamburg ziehen will oder nach Berlin, Neukölln ziehen will. Das sind unterschiedliche Phänomene. Also das, glaube ich, ist eine Frage, die man sich grundsätzlich stellen sollte. Was ist eigentlich sozusagen das visionäre Versprechen vom Leben in der Stadt? Auch heute angesichts von Umstrukturierungen, die stattfinden. Auf dem Einladungsflyer zu dieser Veranstaltung ist eine kleine Bemerkung von Marx und Engels aus dem Kommunistischen Manifest zitiert, nämlich, dass die bürgerliche Stadt, respektive die Stadt, die im 19. Jahrhundert entsteht, die Arbeiter oder überhaupt die Menschen von der Idiotie des Landlebens befreit. Das hört sich schon mal gut an, weil das heißen würde, dass wir es in der Stadt nicht so viel mit Idioten zu tun haben, und das halte ich für falsch. Also das wäre so ein bisschen die Gegenthese, die ich bringen will, dass fundamental zur Veränderung der Stadt in den letzten 200 Jahren dazugehört, dass sich gerade in der kapitalistischen Stadt so etwas wie ein Idiotismus des Stadtlebens realisiert hat. Und dafür, glaube ich, gibt es Gründe, die auch zu berücksichtigen sind, wenn man sich politisch kritisch mit Stadt beschäftigt. Welche Städte sind es, die Marx und Engels vor Augen haben? Engels gehört zu denjenigen, die als Erste eine sehr große qualitative sozialforscherische Arbeit machen über englische Fabrikstädte, Industriestädte. Also das sind tatsächlich Städte, wo das gilt, was Chris uns eben ganz kurz geschildert hat mit der Grundrente. Also da geht es um Immobilien im Sinne von Ländereien, die dann in irgendeiner Weise bebaut werden, sehr schlecht bebaut werden. Man lebt in Baracken oder diesen sehr einfachen Reihenhaussiedlungen, wie man sie auch heute noch in den englischen Städten findet. Eine Backsteinreihe im Verbund, und das Ganze ist sehr wackelig gebaut und eigentlich überhaupt kein Komfort. Das ist insofern wichtig, weil die Idee, neue Städte zu bauen, auch als allgemein Zuhause, war jetzt ein Stichwort, was bei Christoph auch schon gefallen ist, Ort, an dem Menschen gerne leben, sind ja aufs Engste verbunden mit den Städten, wie wir sie heute haben und wo wir unter Umständen nicht gerne leben. Also das heißt, auch ein Stichwort, was schon gefallen ist, ich will kurz beleuchten, was es mit der funktionalen Stadt auf sich hat, diese Utopie. Es ist sehr wichtig, dass solche Ideen von Stadtentwicklung, nämlich kompletter Neubau von Städten, links wie rechts Utopien darstellten. Und eigentlich auch, wenn sie realisiert wurden, immer wieder als Utopien verworfen wurden, ergänzt wurden, erweitert wurden. Und das hört auf. Das hört auf in den 70er Jahren, nämlich interessanterweise genau in der Zeit, wo wir eine Veränderung von Lebensverhältnissen in der Stadt haben. Vor ein paar Tagen ist gestorben und hat dann seinen 105. Geburtstag nicht mehr erreicht, der wiederum in zwei Tagen, glaube ich, gewesen wäre, Oskar Niemeyer, der zusammen mit Lucio Cospa in den 50er Jahren die Stadt Brasilia gebaut hat. Das erwähne ich jetzt nur deshalb, wäre ein Thema für eigene Vorträge, weil meines Erachtens hier deutlich wird, warum das, was heute und überhaupt in den letzten 200 Jahren mit Städten passiert ist, weit über das, was du skizziert hast, an kapitalistischer Ökonomie in Bezug auf Grundrente hinausgeht. Niemeyer ist Kommunist, er hat sich bis in seinen letzten Lebenszügen immer als Kommunist bezeichnet. Ist gleichzeitig bekannt geworden, wird ein bisschen noch verheimlicht, dass beim Bau von Brasilia mehrere 10.000 Menschen gestorben sind. Die Arbeiter sind da reihenweise von den nicht gesicherten Gerüsten gekippt und es fuhren Lastwagen rum, die Leichen eingesammelt haben. Das ist insofern ein Hinweis darauf, dass wir nicht vergessen dürfen, alle Städte sind gebaut worden. Also es geht hier nicht nur um Immobilienbesitz und Grundrente, sondern es geht um eben Arbeitsverhältnisse, die stattfinden. Die Stadt ist, jedes Haus ist nicht nur Ware dahingehend, dass man es zu tun hat mit einer Struktur von eben Immobilienbesitz und dann Mietverhältnissen, sondern jeder einzelne Stein, jedes einzelne Fenster, was verbaut wurde, ist eine Ware. Und dazu gehört wesentlich auch zu den Veränderungen der Städte und gerade der funktionalen Stadt, dass wir es hier mit funktionalen Bauelementen zu tun haben und auch sozusagen der Bau der Städte funktionalisiert wird und standardisiert wird. Also dass es einheitliche Fenstergrößen gibt, einheitliche Baumaterialien, die Türgriffe alle in einer Höhe sind und so weiter. Das bestimmt auch in der Rückkopplung unser Leben sehr stark, geht zurück auf die Idee der Wohnmaschine, wie Le Corbusier sie unter anderem in der Magna Carta von Athen 1933 formuliert hat, also die funktionale Stadt als eigentlich eine kapitalistische Stadt, in der die verschiedensten Lebensbereiche bereits untergliedert sein sollen. Also ein Arbeitsbereich ist getrennt vom Erholungsbereich und Konsum und vom Wohnen und so weiter. Das, meine ich, ist ein wichtiger Punkt, wenn man dann so langsam versucht, die Geschichte der Gentrifizierung und Gentrifizierungskritik zu rekonstruieren, die ja, sofern das zum linken Thema wird, immer damit verbunden ist, dass tatsächlich sich Linke, wer immer das dann auch sein soll, städtischen Raum schon aneignen. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass die Gentrifizierung als Begriff auftaucht Ende der 60er Jahre, zur selben Zeit, wo wir zum Beispiel auch diesen Lefebvre-Text haben, der jetzt schon erwähnt wurde, Recht auf Stadt, also Aneignung von Stadt, zur selben Zeit, wo durch internationale Protestbewegung sich auch ein politischer Habitus ändert, also wie agiere ich in meinem eigenen Lebensumfeld, und dazu gehört natürlich auch die Einrichtung in Lebensumstände, wie zum Beispiel eine Stadt sie bietet. Also das darf man auch nicht vergessen, parallel gibt es natürlich auch die Modelle von Kibbutz und Landkommune und dergleichen, die zum Teil auch in die Stadt reingetragen werden, aber es existiert relativ parallel. Dafür ist aber eben schon bezeichnend, dass mit diesen Veränderungsprozessen, mit denen wir in die 70er Jahre kommen, sich tatsächlich ein Verhältnis zur Gentrifizierung ergibt, in dem das Aufhalten in der Stadt Teil eines affirmativen Verständnisses, also ein bejahendes Verständnis von Urbanism as a way of life wird, also Urbanismus als Lebensstil. Das ist ein Titel von einem älteren Aufsatz von 1939 von Louis Wirth, also einer der großen Pioniere der amerikanischen Stadtsoziologie. Und das ist insofern, meine ich, ein wichtiger Aspekt, weil damit sukzessive in den 70er Jahren die eigentliche Utopie von der Stadt als Ganzer, als eben Neubau, als Entwurf einer besseren Gesellschaft wegbricht. Also es ist ein Wandel, der stattfindet, dass man eben nicht mehr neue Städte bauen will, die erst gebaut werden können, wenn die Gesellschaft befreit ist, sondern man will eben vorhandene Städte, vorhandene Viertel, vorhandene Häuser, vorhandene Bausubstanz, interessanterweise Altbauten, ja, also ein bürgerliches Wohnverhältnis des 19. Jahrhunderts sich aneignen und darin tatsächlich etwas realisieren von dem, was eigentlich ja bis dahin als Unmöglichkeit galt, nämlich doch sowas wie ein richtiges Leben im Falschen sich zu reservieren. Das ist ein Satz von Adorno, den wahrscheinlich die meisten kennen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Wenn man sich ansieht, wo der bei Adorno formuliert ist in den 40er Jahren, in den Minima Moralia, dann geht es da ums Wohnen. Das ist, also bezieht sich sehr explizit auf die Art und Weise, wie wir uns ja, in Städten verhalten oder in unseren sogenannten vier Wänden verhalten. Und das, glaube ich, ist der ganz entscheidende Schnitt, der stattfindet, dass es auf einmal durch die veränderte Konstitution des politischen Subjekts doch so etwas gibt, gerade in Städten, in eben der Politik von Aneignung von Straßen, Wohnmodellen, wie eine Möglichkeit, sich bereits in kapitalistischen Zonen von Städten so etwas wie ein gutes Leben einzurichten. Und damit gibt es eben auch immer eine Trennung sozusagen, also begünstigt diese ganzen unser Viertel und diese ganzen Lokalpatriotismen eine Trennung zwischen der bösen kapitalistischen Welt da draußen und unserem gewohnten Lebensraum. Und das meine ich, 10 Minuten, ich höre wirklich auf, also bin ich weit gekommen. Ist das die Idiotie des Stadtlebens, was du jetzt zum Schluss gesagt hast? Darf ich in die Verlängerung gehen? Bitte. Okay. Eine Formel, die in den 70er Jahren wichtig wird, ist die, im Feminismus wird sie sehr stark: das Private ist das Politische und das Politische ist das Private. Die ist insofern wichtig, weil, also wobei politischer immer links heißt, auch eine Veränderung im politischen Begriff, die sich in den 70er Jahren manifestiert. Also Entpolitisierung der Jugend, die seit den 80er Jahren beklagt wird, bedeutet immer, dass die nicht mehr links sind. Ja, das heißt nicht, dass sie jetzt alle Nazis werden oder auch nicht Nazis sind, ne? Also Also das ist sehr entscheidend. Also das Politische wird das Private wird das Politische. Man hat damit einen zweiten affirmativen Zugang auf Lebensverhältnisse des 19. Jahrhunderts, nämlich auf eine ganz bestimmte Idee des bürgerlichen Privatlebens. Also man nimmt in diese Inszenierung des eigenen politischen Standpunktes, der sich widerspiegeln soll in der privaten Haltung, gewissermaßen eine Rolle an, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, nämlich die vom bürgerlichen Subjekt. Gleichzeitig ist es aber so, dass man sich, Christoph hat das ja so ein bisschen dargestellt, dass der Kampf gegen den Kapitalismus auf einmal sich auf verkehrsberuhigte Zonen, ich weiß nicht mehr, was das Beispiel war, also auf die Verkehrsführung bezieht. Man hat automatisch, auch wenn man weiterhin seine Kapitallesekreise hat, ein Schiff drin, dass es eben in der Auseinandersetzung von Stadt nicht mehr geht um eine ja tatsächlich sehr abstrakte Konfiguration von Kapitalverhältnissen. Also das, was die Warenstruktur heißt, das, was überhaupt die Gesellschaft als kommodifizierte darstellt, rückt immer mehr aus dem Sichtfeld raus, wird unsichtbar, obwohl das natürlich allgegenwärtig ist. Also vielleicht nochmal ein Stichwort dazu, nur der Kürze der Zeit halber geschuldet, um das deutlich zu machen. Ich finde sehr bemerkenswert, dass dieser Gentrifizierungsbegriff eben gleichzeitig auftaucht mit Lefebvres Recht auf Stadt und der Kritik des Urbanismus der Situationisten. Einmal mit dem Spektakelbegriff grundsätzlich und dann eben mit der These, dass Urbanismus an sich Ideologie ist, dass es den nicht gibt. Also er ohnehin keine positive Referenz ist, dass man sagen kann, oh, wir sind aber hier die Urbanen und da sind die Dorfdeppen und jetzt kommen die Leute aus Stuttgart oder aus Schwaben und das sind sowieso die Idioten. Also die Referenz, die man da anruft, ist selber eine ideologische Konfiguration, die für das allgemeine Leben in der kapitalistischen Stadt eine Bedingung ist und die muss man auch mittransportieren. Idiotismus des Stadtlebens insofern, weil die Schwierigkeit, vielleicht um eine These zu dramatisieren, die du ganz zum Schluss hattest, darin besteht, dass im Verlauf der 70er Jahre, auch nur als These jetzt so reingestreut, eigentlich die Fundamente für Subjektivierung grundsätzlich verloren gehen. Also zum Beispiel Ende der 70er Jahre, die Häuserkampfbewegung war angesprochen, ist es noch eine sehr wichtige Formel, der auch für Stadtkritik und Auseinandersetzungen in der Stadt eine sehr wichtige Formel zu sagen, Hilfe zur Selbsthilfe, ja? Nachbarschaft, das hattest du angesprochen, also der Anwohner als potenziell revolutionäres Subjekt, weil man mit den Anwohnern eine Gesellschaft aufbauen will. Das ist aber konfrontiert mit Entwicklung der Individualisierung, Vereinzelung, Entfremdung in ganz anderer Weise, wie es sie vorher in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft noch nicht gegeben hat. Also totale Anonymisierung der Subjekte bis dahin, dass sie eben gar keine Subjekte mehr sind. Sich all die Parolen, die auch in der Zeit auftauchen, man muss sich ständig neu erfinden. Ja? Also Verschiebung in der Gentrifizierung dahingehend zum Beispiel, dass so langsam der heute so wichtige Kreativitätsbegriff Einzug hält. Die Verschiebung dahingehend, was Ciapello und Boltanski feststellen, soziale Kritik wird abgelöst durch Künstlerkritik. Tatsächlich ist es so, dass die Matrix derjenigen, die in irgendeiner Weise in diesen gentrifizierten Vierteln unterwegs sind, immer ein Bezug ist zu kultureller Arbeit und in irgendeiner Weise kreativ tätig sein und auch eine Notwendigkeit darin besteht, sich permanent, egal auf welcher Seite man steht, irgendwie zumindest auf der kreativen Seite selbst zu verorten. Und das bricht weg. Also da fehlt jetzt ein Gedanke, nämlich diese Idee, die noch Ende der 70er Jahre Geltung hatte, dass es in politischen Kämpfen um Solidarisierung geht, um Nachbarschaftshilfe geht, um meinetwegen auch einen durchaus diskutablen Begriff von Gemeinschaft, eine andere Form von Netzwerken, die bricht weg im Laufe der 90er Jahre, hat auch zu tun mit den ökonomischen Krisen, die da sind, hin zu einer Idee, der Nachbar ist grundsätzlich der Feind. Es kursierten in den 90er Jahren Sätze, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber verschiedene Leute haben die immer wieder gebracht. Ich glaube, der kommt sogar letztlich aus dem Situationismus-Umfeld. Das Gute am Kapitalismus ist, dass man seinen Nachbarn nicht lieben muss. Das ist das Gute am Kapitalismus. Das ist aber nicht das Gute an einer emanzipatorischen Perspektive auf den Kapitalismus. Und genau das, glaube ich, macht diesen Idiotismus des Stadtlebens aus, dass man sich sozusagen auf seine eigene idiotische Position zurückziehen muss, um überhaupt irgendwas verteidigen zu können an dem, was man als Lebensraum sich in der Stadt zurechtgebastelt hat. Ich würde da gerne noch mal ein Zitat dem anfügen, vielleicht, also weil du hast jetzt natürlich von den Bewohnern der Stadt gesprochen, nicht von den Reisenden, nicht von den Touristen, die in die Stadt kommen, auch nicht von den Migranten, die neu in eine Stadt ziehen oder die. Ich habe hier noch ein schönes Zitat von Rem Koolhaas, dem Architekten, durchaus nochmal eine Frage aufwirft. Der sagt, die traditionelle Stadt ist sehr von Regeln und Verhaltenscodes besetzt. Die Stadt ohne Eigenschaften, aber ist frei von eingefahrenen Mustern und Erwartungen. Eine Stadt wie Dubai hat 80% Einwohner, Amsterdam 40%. Ich glaube, für diese Bevölkerungsgruppen ist es einfacher, durch Dubai, Singapur oder die Hafen City zu laufen, als durch schöne mittelalterliche Stadtkerne. In einem Zeitalter der massenhaften Immigration muss es vielleicht auch zu einer massenhaften Ähnlichkeit der Städte kommen. Diese Städte funktionieren wie Flughäfen. Die immer gleichen Geschäfte sind an den immer gleichen Stellen. Alles ist über die Funktion definiert, nichts über die Geschichte. Das kann auch befreiend sein. Also das ist die totale Version der funktionalen Stadt sozusagen. Aber eben auch aus dem Blick vielleicht nicht des historischen Bewohners der Stadt, sondern des Durchreisenden, der ja schon heutzutage, also wer stirbt schon in der Stadt, in der er geboren wurde? Das ist ja, also dass wir mehr unterwegs sind als früher, ist ja auch klar. Ist das nur eine Provo von Koolhaas oder kann man mit dieser Perspektive was anfangen? Vielleicht nochmal in die Runde gestellt. Ich weiß nicht, da geht einiges durcheinander, glaube ich. Ne? Aber also das, was er da beschreibt, ich meine, er ist ja auch interessensgeleitet, weil ich glaube, er baut ja auch gerne in Dubai und anderswo. Von daher tut er gut daran, das auch zu loben. Was er beschreibt, ist so ein bisschen eine Übertragung von was die Stadt seit 200 Jahren sowieso ist, auf quasi das, was die Stadt eben im Sinne von Saskia Sassen Global City ist. Ne? Also die Stadt quasi als ein Ort, wo jeder, also wo sozusagen eine globalisierte Angestelltenkaste, also Plug-and-Play-mäßig sie einstöpseln und auch wieder ausstöpseln kann. Das beschreibt er ja da. Aber diese Idee von, dass Stadt quasi die moralische Enge des Dorfes, der Familie oder anderer bürgerlicher oder auch vorbürgerlichen Verhältnisse, die Leute quasi moralisch, lebenswertlich eingeengt haben, dass Stadträume in der Lage sind, das auch zu befreien, dass halt der Nachbar nicht weiß, was ich tue, mit wem ich schlafe, wer mit mir wie lange trinkt oder auch was anderes macht. Das ist natürlich sowieso das, was Stadt, was in, also so verstehe ich dann auch Stadt als Vision dessen, der erstmal ankommt und sagt, naja, das ist genau diese Anonymität suche ich doch auch, das ist doch das Angenehme. Bei den Koolhaas wird da jetzt so ein bisschen so ein Loblied des Potsdamer Platzes draus. Das finde ich ein bisschen überrissen, ehrlich gesagt. Also du fragst ja, ob der provoziert, und man kann sich bei Koolhaas, glaube ich, sicher sein, dass der nicht provozieren muss und gleichzeitig das irgendwie zu dem gehört, wofür der auch steht. Ich weiß nicht, wie weit der bekannt ist, also der gehört eher noch zu so einer Anfangsphase, wo dann zu der Anfangsphase heutiger gentrifizierungskritischer Bewegung, der Satz war jetzt so ein bisschen umgedreht, was ich sagen will, ist, der ist so bekannt geworden als Architekt von sehr großen, dann doch Repräsentationsbauten wieder. Was auch nochmal wichtig ist, dass der eben also für eine Architekturgeneration steht, die aus den 80er Jahren heraus eigentlich diese ganzen Probleme der funktionalen Architektur beiseite lassen. Also nochmal ein Stichwort zur funktionalen Architektur, was man dabei mitsehen muss, ist, was bei aller Kritik, die man an Le Corbusier und so weiter der funktionalen Stadt haben kann, überhaupt den Funktionalismus haben kann, ist, dass seit Anfang des 20. Jahrhunderts der Wohnungsbau überhaupt ein Thema wurde. Ja, das ist absolut wichtig für auch die Entwicklung der, wenn man es so nennen will, fordistischen Stadt, also der absolut durchrationalisierten Stadt, die auch durchaus im Kapitalinteresse Wert darauf legt, dass es den Arbeitern oder sonst wie eingespannten Menschen gut geht, es eine Infrastruktur geht, öffentlichen Personennahverkehr, Beschulung stattfindet, Kindergärten da sind und so weiter. Wenn wir das mal mit heute vergleichen, und das ist ja so ein bisschen die Referenz von Kohlhaas, der dann, wie gesagt, eher dann wieder auf Repräsentationsbauten ging, sehr opulent, sehr monumental, auch ein Buch geschrieben hat, wie heißt es, MXL, XXL, XXXL oder irgendwie, also ein Riesenschinken, in dem er sich quasi selbst beweihräuchert, da ist dann darauf reagiert worden mit einem schönen Buch, was damals in Berlin bei B-Books erschien, mit Bigness. Ja, genau. Also da spielt er eine große Rolle, das vielleicht nochmal so als Literaturtipp am Rande. Das, was er ja entwirft, ist eigentlich, und das ist, glaube ich, hochinteressant für die Debatte nochmal, oder die Frage, die ich so am Anfang hatte, die du auch hattest, Ivo, was ist, also alle wollen die Stadt, und was ist das denn für eine Stadt? Sein Hintergrund ist doch eigentlich die dysfunktionale Stadt. Also ist doch eigentlich der Befund, den man einthalben ja feststellen kann, meinetwegen auch, wenn man sich irgendwie über Rollkofferträger oder Café Latte oder Bioläden oder sonst was beschwert, dass dieses Modell von städtischen Lebens, wie es so in den letzten 200 Jahren in sehr unterschiedlicher Weise entworfen wurde, überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dass es quasi auch eine ideologische Not ist, Widersprüche dadurch zu kaschieren, indem man irgendwie vormacht, dass trotzdem Städte noch lebenswerte Orte sind, trotzdem noch Orte sind, wo man gerne ist. Und das ist, glaube ich, ein guter Übergang zum Tourismusthema. Also auch was sich heute an Tourismuskritik oder Touristifizierung äußert, ist eine sehr besondere Form des Tourismus. Ist nämlich eine, die zum Beispiel schon weiß, dass alle Städte, bei Berlin ist das ein Problem, mit Flughäfen ausgestattet sind, dass die Autostadt sozusagen durch die Flughafenstadt abgelöst ist, dass Distanzen zwischen den Global Cities eben auch ohne weiteres in kürzester Zeit überwunden werden können und interessanterweise der sozusagen funktionale Tourismus, der ja auch eigene Städte erzeugt hat, also der Massentourismus, der Pauschaltourismus der 60er, 70er, 80er Jahre, abgelöst wird, wieder durch die Entdeckung der Heimeligkeit bestimmter Stadtviertel. Also das heißt, wenn man sich jetzt aufregt über Touristen, ich weiß nicht, ich komme ja nicht von hier, aber falls das so sei, jetzt in Neukölln Touristen, dann haben die ja ähnliche Interessen wie dieselben Touristen, die dann auch Heidelberg besuchen. Ja, also man will natürlich was mitkriegen von der Weltstadt und auch fährt auch zum Brandenburger Tor und geht ins Jüdische Museum und sonst wohin, also hat so sein Programm, aber gleichzeitig ist ja klar, man will ein bestimmtes Bild von Stadt haben und erfüllt das interessanterweise durch die Anwesenheit in der Stadt. Und es geht ja weiter. Man kann ja sagen, selbst dagegen zu Wehr zu setzen, ist Bestandteil dieses Bildes. Ja? Also das ist, glaube ich, das Problem, dass sozusagen das Phänomen Stadt heutzutage nicht mehr über die Partialphänomene klärbar ist oder aufbrechbar ist. Also man nicht mehr sagen kann, oh, bisher war es gut, aber da, jetzt kommen die Touristen. Und jetzt noch schlimmer, jetzt sind sogar alle aus Stuttgart kommen jetzt noch her. Ja? Also das kann man denn im Einzelfall und mit eigener Befindlichkeit schlecht finden, aber das erklärt, glaube ich, nicht einen praktikablen, also du hast es ja so schön gefragt, was machen wir denn jetzt damit? Ne? Also es erklärt nicht einen praktikablen Zielhorizont, womit man längerfristig mit einer wie auch immer gearteten Kritik der Stadt eigentlich hinaus will. Ja? Also ist es eine Bestandswahrung? Ist es, dass man es wieder so haben will, wie es mal war? Ist es, dass man es größer haben will, als es mal früher gut war? Und das ist, glaube ich, eine sehr entscheidende Frage. Also sozusagen, wie man in der, das geht ja auch ein bisschen in deine Richtung, wie man in der Debatte um die Stadt eigentlich die Stadt verlassen kann, um sie dann mit anderen Themen, nämlich durchaus ernst gemeint emanzipatorischen Themen, sozusagen auch nochmal anzueignen. Aber nicht als die bereits vorhandene gebaute Stadt, sondern als eine neue, die überhaupt noch zu bauen ist. Also ich würde ein bisschen einen anderen Schwerpunkt setzen. Es war doch in antideutschen Kreisen früher ziemlich gängig, dass man sagte, also kann ich zumindest so in meiner Szene irgendwie voll legitim einfach erstmal negativ zu sein, zerstörerische Kritik zu üben, ohne sozusagen Perspektive auf, wie macht man es jetzt besser unbedingt. Ich würde jetzt sagen, was sozusagen, also in diesem Frust zum Beispiel über Touris oder sowas, ne? Also der, ich glaube, wie gesagt, das ist, davon Hass zu reden, das ist, glaube ich, was empirisch sehr selten wirklich vorkommt. Aber so der Frust, das ist ziemlich allgemein. Und es ist nicht erstmal sozusagen legitim, diesen Frust sozusagen als solchen wahrzunehmen und auch sozusagen als Ausdruck dessen, dass eben in der Stadt gerade Prozesse laufen, in denen ich verdrängt werde. Also beziehungsweise, was weiß ich, was ihr zum Beispiel, ihr habt ja irgendwie zum Beispiel von der Mobilität der Menschen heute und so geredet. Das ist halt eine ziemliche Klassenperspektive. Ne? Also das ist die Perspektive der Leute, die sich das Reisen noch leisten können. Zusammen mit der Mobilisierung großer Teile der Bevölkerung passiert aber sozusagen auch ein Prozess, dass viele Leute in ihren Vierteln zunehmend festsitzen und da gar nicht mehr rauskommen. Ne? Also das geht mir persönlich schon ganz häufig so, weil ich es mir nicht leisten kann, irgendwo anders hinzufahren von dem wenigen Geld, was ich habe. Das geht aber sozusagen, ich meine, ich bin immer noch ein total privilegierter Einzel irgendwie. Es gibt irgendwie zig Leute irgendwie weltweit, die können sich wirklich irgendwie, die Buskosten halt irgendwie aus der Stadt. Die Migration wird ja weltweit wesentlich immer größer und mehr und ist ja nicht, und gerade auch aus Armut und aus sozialen Bedürfnissen. Ja, klar, aber die geht sozusagen damit einher, dass eventuell Leute, was weiß ich, von Mexiko nach New York verdrängt werden, aber dann hängen sie die nächsten 40 Jahre in ihrem kleinen Viertel in Harlem irgendwo rum. So, und kommen da kaum noch raus. Also das ist sozusagen, dieser Prozess, den gibt es ja auch gleichzeitig. Ne? Also das ist einfach aufgrund von Armut oder was heißt die Phänomene zum Beispiel in Sao Paulo, dass halt die Leute, die da in der Innenstadt als Putzkräfte arbeiten, die verdienen halt so wenig, dass sie in der Woche als Putzkräfte da irgendwie 16 Stunden am Tag arbeiten, nachts irgendwie obdachlos auf der Straße und nur am Wochenende sich halt leisten können, die 3 Stunden mit dem Stadtbus irgendwie nach zu ihrer Familie rauszufahren in die Suburbs, wo sie dann in der Favela irgendwie ihre Kinder mal irgendwie 3 Stunden sehen können und dann fahren sie am nächsten Woche wieder zurück. Also solche, das ist ja das Ausmaß der Armut, was sich eben auch in den Städten ansammelt. Und wenn man sich mal überlegt, also nach Daten der Weltbank ist jeder dritte bis jeder vierte Urbanit ist Slumbewohnerin. Also das heißt sozusagen, 25-30% der Leute, die heute in Städten wohnen, sind erstmal SlumbewohnerInnen. Das ist irgendwie fast die Hälfte sozusagen. So, und für diese Leute ist, also die sind sehr auf ihren Stadtraum angewiesen, die sind nicht in der Lage, halt zu wählen, gehe ich jetzt nach Paris oder nach London oder ach, ist mir Berlin doch hübscher, sondern die sind meistens ziemlich gefangen da, wo sie sind. Und für die ist es einfach eine Bedrohung, wenn auf einmal zum Beispiel Mietkosten erhöht werden, wie es jetzt irgendwie gerade massenweise in Berlin passiert. Ne? Weil die können halt nicht ausweichen, dann finde ich sozusagen erstmal ist es auch wenn die Kritik meistens ressentimentig wird, aber erstmal muss man sozusagen akzeptieren, dass die Leute sozusagen, dass das legitim ist, wenn die sich erstmal auch dagegen wehren, dass sozusagen der Raum, in dem sie vielleicht die letzten 15, 20 Jahre gelebt haben, irgendwie ihr Alltagsleben mehr oder weniger prekär eingerichtet haben, wenn da jetzt sozusagen eine neue Welle drüber geht, der in Wertsetzung, die ihnen nochmal mehr sozusagen den Raum, in dem sie sich bewegen können, wegnimmt. Also was weiß ich jetzt hier, Beispiel Schillerpromenade nochmal ganz kurz, aber die erste Politik der Quartiersmanagement ist ja normalerweise immer die Alkis aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Wir hatten jetzt hier die letzten 2 Jahre immer die Bullen auf der Schillerpromenade stehen, die vom Quartiersmanagement rangeholt waren, um die Alkis halt wegzuprügeln. Haben da auch ganz gut geschafft. So, was machen die Alkis jetzt? Die sitzen jetzt zu Hause vor ihrer Glatze, wenn sie eine haben. Ne? Die können dann nicht mal mehr ihr Sterni irgendwie auf der Schillerpromenade für umsonst trinken, sondern die müssen jetzt zu Hause hocken, weil sie die Kneipe können sich natürlich auch nicht leisten. Ja. Naja, aber ich meine, die Frage ist ja, ist das Problem, dass die Leute kein Geld in der Tasche haben? Oder ist das Problem, dass die Städte aufgewertet werden? Oder ist das dasselbe Problem? Das ist ja eigentlich die Frage. Und ich sage mal ein bisschen ketzerisch, ich höre die ganze Zeit dieses Kapitalismus-Dingsbums. Aber wer soll denn die Stadt planen? Also wenn nicht der freie Markt, reden wir doch mal darüber. Wer soll das denn organisieren? Soll es der Nachbar, also die Anwohnerinitiative machen? Die ist von sich aus konservativ, die will keine Umgehungsstraße, Oberbaumbrücke soll Stadtraumlücke bleiben, Stadtringlücke bleiben und so weiter und so fort. Die ist auch aus Natur fremdenfeindlich, weil sie ja die Anwohner sind. Sie müssen sich ja definieren als Anwohner, also abgrenzen. Oder soll das der Staat organisieren? Also ich meine, als ich 19 nach dem Mauerfall nach Ost-Berlin gezogen bin, nach Friedrichshain, was habe ich da vorgefunden? Eine dunkle Straßen, jedes zweite Haus stand leer, die Fassaden bröckelten, Kohleöfen, die Omas kamen nicht mehr die Treppen hoch, um ihre Öfen zu heizen, weil die Kohlen im Keller lagen, die Straßenlaternen waren aus. Das kann ja auch nicht die Perspektive sein, wie wir uns die Stadtplanung wünschen. Und gerade in den realsozialistischen Staaten haben wir ja sehr ausnehmende Beispiele von hässlichen Städten und auch funktionalen Städten, die auch völlig funktional gebaut wurden und nicht im Sinne des Kapitals, sondern ganz planwirtschaftlich. Und wer soll denn diese Stadtplanung übernehmen? Das ist doch vielleicht auch eine Frage. Wer soll da der Akteur sein? Die Planung ist ja gar nicht das Problem. Ich meine, die Frage war ja jetzt echt, die kannst du ja mal schön selber beantworten eigentlich. Ne? Also, die Planung ist doch nicht das Problem, oder? Also wie man jetzt, gibt es in dieser Gesellschaft jede Menge Know-how, wie man Häuser saniert oder wie man Verkehrsführung macht. Aber wer sagt, wie es aussehen soll? Auch das ist nicht das Problem, wer sagt, wie es aussehen soll. Also da würde ich jetzt schon ernst nehmen, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, dass die Stadt natürlich Verwertungsraum ist, dass es darum geht quasi, und da hat ja der Chris auch so ein paar Hinweise darauf geliefert, dass die Stadt quasi ein Problem der Akkumulation löst. Quasi die schuldenbasierte Urbanisierung ist eins der zentralen Angriffspunkte, wie man wieder Kapitalismus mit eigenen Widersprüchen umgeht, um es mal auf Platz zu formulieren. Da stelle ich mich doch jetzt nicht, dann wäre ich doch richtig zum Idiot, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ja, aber immerhin planen die. Ja klar, planen die. Das ist doch gar nicht das Ding. Also da jetzt fällt hier schon Stuhlveraufregung. So kommen wir doch nicht weiter, wenn wir denen jetzt quasi. Aber das ist ja so. Aber immerhin haben die Planer und können sie auch bezahlen. Ja, das wusste ich doch schon vorher. Jetzt, die Frage ist doch eher, wie schaffe ich das, dass ich quasi die gesellschaftliche Produktivität, die da drin steckt, die da gefangen ist in diesem Prozess, jetzt so hippie-mäßig, für gemeinschaftlich, kollektiv und so weiter, ne? Also für das allgemeine Wohl, für das Wohl der Einzelnen zur Verfügung steht, im stadtplanischen Sinne. Das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen, glaube ich, wenn wir so weit sind. Ich glaube, es braucht noch ein paar Jahre, aber ich verspreche dir, wir werden uns irgendwie darauf einigen, wie das mit der Oberbaumbrücke läuft. Ich glaube, aber das ist nicht das erste Problem, was wir haben. Ich glaube auch, das Problem ist eher sozusagen, ich weiß gar nicht, wer das war, ob es Sharon Zuckin auch geschrieben hat. Nee, ich glaube, es war so ein Berliner Stadtforscher irgendwie Anfang der 90er, der sozusagen differenzierte in Gebrauchswert- und Tauschwertorientierte Stadtpolitik. Und ich glaube, das bringt einem eigentlich eher näher dem Problem. Also, was soll Stadt eigentlich sein? Ist das sozusagen vor allem Feld der Kapitalakkumulation? Ist es sozusagen. Ja, und irgendwie ein Wohnen, Leben, da fällt dann sozusagen als Nebenprodukt noch dabei ab? Oder hat Stadt sozusagen für ein vernünftiges Leben der Menschen, die sie bewohnen oder die sie nutzen, sozusagen da zu sein? Das ist sozusagen die Perspektive, die ich natürlich einschlagen würde. Also natürlich geht es irgendwie nicht darum, was Schickes zu bauen auf Tempelhof, wo sich irgendwelche ArchitektInnen verwirklichen können und irgendwie das Ganze dann irgendwie Berlin in der Gunst der Investoren international und als Standort nochmal attraktiver macht, sondern es geht darum, dass ich mit meinem Kind da vernünftig spielen kann, dass es dann nichts kostet, wenn ich da hin muss oder will, dass ich da irgendwie Schlitten fahren kann jetzt gerade und dass da halt möglichst wenig Schnickschnack hingebaut wird, weil meine Erfahrung ist, das ist sozusagen eine Debatte, die man durchaus führen muss, gerade in Berlin, Sozialwohnungen. Ne? Aber ich meine, was irgendwie im Moment passiert, ist doch nicht irgendwie, dass Sozialwohnungen gebaut werden. Ich meine, dass sie da sozusagen auf der billigen Neuköllner Seite... Aber könnte man ja fordern. Genau, könnte man fordern. Aber also ist ja sozusagen auch schon drin, die Sozialwohnungen, die auf der Neuköllner Seite gebaut werden sollen, die werden ab, also rechnen sie jetzt 14 Euro Quadratmeter Preis Miete. Ne? Irgendwie, das ist Sozialwohnung, also das ist mehr als das Doppelte, als was ich gerade zahle. Und mir ist schon teuer. Also die Perspektive muss doch sozusagen sein, Stadt ist sozusagen für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung inzwischen, das ist nicht nur in China so, sondern vor 2-3 Jahren ist wirklich zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung urbanisiert. So, davon lebt irgendwie ein Drittel bis ein Viertel unter den absolut miserabelsten Lebensbedingungen, ja mit offenen Kanalisationen, mit Hepatitis, verseuchten Abwasser, das also... Guck dir mal irgendwie aus Berlin an im Vergleich zu Jakarta oder Rio de Janeiro. Das ist der Himmel auf Erden hier. Ne? Also auch der alte Ost. Ich will jetzt echt die DDR nicht verteidigen, ne? Aber irgendwie im Vergleich zu diversen kapitalistischen Städten ist das super brillant gewesen da. Ne? Da infiziert man sich halt nicht irgendwie mit Hepatitis oder Typhus, wenn man irgendwie seine Kinder von Spielen wieder reinholt. So, und worum es auf jeden Fall perspektivisch gehen muss, ist sozusagen Stadtraum, der für die Mehrheit der Weltbevölkerung zum primären Lebensraum geworden ist. Und Lebensraum ist ein Scheißwort in Deutschland, ich weiß, aber mir fällt einfach kein besseres ein. Aber das ist der Raum des Alltagslebens und der muss sozusagen für ein vernünftiges irgendwie Alltagsleben wieder angeeignet werden. So, das ist, muss die Perspektive. Und zwar von den Leuten, die Leute müssen ihn gestalten, die ihn auch nutzen, würde ich sagen. Aber wenn jetzt immer mehr Leute in Innenstädten leben, brauchen wir dann auch immer mehr Städte? Also sollen wir die Städte vergrößern oder wollen wir mehr Städte bauen? Soll Duisburg auch 5 Millionen Einwohner haben und Schwedt? Oder warum will da keiner hin? Warum kommen die alle hier hin? Und dann haben wir hier das Problem. Also anders gesagt, wenn wir sagen, Stadt ist geil, aber die Verdrängung ist böse, dann stellt sich ja die Frage, wäre die Perspektive zu fordern, oder was heißt zu fordern, aber sich dafür zu erwärmen, dass möglichst viele Urbanisierung stattfindet, oder vergrößern wir nur das Problem, oder ist bei jeder Urbanisierung auch die Gentrifizierung sozusagen im Gefolge und vergrößert das nur das Problem? Sind die Städte die Lösung oder das Problem? Also mehr Stadt. Ich sag, richte das einfach mal an dich, diese Frage. An mich? Einfach mal so. Ja. Frag doch einfach mal, wo ist denn so eine Landflucht? Was passiert denn da? Warum wollen denn die Leute da nicht mehr leben? Ja, auch warum? Ja. Warum wollen die Leute alle in die Schweden? Was passiert da? Das Problem war immer anders. Also irgendwie wollen wir ja alle Getreide haben, ne? Um Brot backen zu können. Wer baut sich das denn noch an, wenn sie alle in die Schweden kommen? Ja, finde ich übrigens eine sehr wichtige Frage. Ich möchte aber trotzdem noch mal was zu dieser Frage von vorhin sagen mit der Planung, wo ich Christoph sehr recht gebe, dass das ein Randproblem ist, aber gleichzeitig auch schon beleuchtet, dass man sich das eben nicht traut. Ja, also sowas in den Blick zu nehmen. Und das darf man ja auch nicht vergessen, dass bei aller Kritik, die man da üben kann, diese stadtkritischen Initiativen der 70er Jahre mit solchen Fantasien eben noch operiert haben. Ja, also sozusagen das besetzte Haus immer auch die Keimzelle war für eine andere Stadt. Ob das jetzt vom Bild gelungen war oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich meine, vom Impuls steckt da was ganz Entscheidendes drin. Eine Bemerkung noch dazu. Eine Erfahrung, die ich gerne weitergebe von einer befreundeten Architektin aus Brasilien, die da mit Favelleros zusammenarbeitet und Favelleras, nämlich überhaupt mal die Frage zu stellen, wofür brauchen wir Architekten? Das ist eine sehr wichtige Frage, wenn man sich Gedanken macht darüber, wie Städte umgebaut werden könnten oder sollten, um in denen leben zu können. Nämlich, es gehört mit zur Kapitalisierung des Raumes und des Stadtraumes, dass es die Pflicht gibt, für jedes Bauprojekt einen Architekten einzusetzen. Gleichzeitig haben sich aber, Fortschritt sei Dank, die Baukonstruktionsmittel so verbessert, dass eigentlich ja, da haben wir nochmal den Idioten, also jeder Idiot ein Haus bauen kann, ohne dass das gleich einstürzt. Das hat, also es gibt kaum noch statische Probleme, es sei denn, man will halt irgendwie so, was weiß ich, die Elbphilharmonie bauen oder so. Aber das sei dahingestellt und man sieht auch selbst da, kommen sie nicht weiter. Ja, also auch das hätte, glaube ich, jeder hier im Raum so machen können. Nochmal. Wohnraum muss bezahlbar sein. Das ist also ein sehr wichtiger Hinweis von... oder in einer runtergekommenen Wohnung und wenn es dann anfängt, schön zu werden, kann er sich verpissen, dann geht das eben nicht und genau das ist das Problem. Hier geht es nicht um Touristenhass oder was weiß ich, also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, Touristen zu hassen, ich bin ja selber auf Touristen gewesen. Warum soll ich die Touristen hassen? Es geht doch darum, dass hier das Kapital so dermaßen reinsteckt und die Wohnung als Ware benutzt, dass die Leute, die jetzt zu unteren Einkommen haben, sich verpissen können, wenn es mal schön wird. Das erlebe ich in unserem eigenen Haus. Darf auch nicht vergessen, es gibt hier einen unglaublich versteckten Leerstand. In unserem Haus stehen über 10 Wohnungen leer, seit teilweise 9 Jahren. Es interessiert kein Arsch, weil die Gesetze so sind, wie sie sind. Und davon geht es im Grunde genommen. Und nicht um irgendwie, wer hasst wen oder das finde ich wirklich eine dumme Diskussion. Also darf ich das kurz kommentieren? Ich finde das einerseits richtig, da kann man sich dann irgendwie darauf einigen. Trotzdem nochmal, diese Touristenhass, die ist ja offensichtlich in Berlin sehr hochgekocht, die Diskussion, weil es diese Graffitis gab oder weil es das Phänomen gab. Das ist aber natürlich auch ein mediales Phänomen. Ich versuche das mal zusammenzubringen, was Roger eben gesagt hat, und diese Debatte über vermeintlichen Fremden, Touristen, Schwaben, sonst was Hass. Ey, jetzt. Ich habe total viel Humor, ey. geht mir aber gerade. Also, was. Also, wie. Ja, jetzt lass mal kurz mal was aussprechen. Also die Frage, warum sich so viele Leute über, was weiß ich, in Berlin über Anti-Touristen-Graffitis reden und so wenig über zum Beispiel die Frage, wie bauen wir die Städte von morgen oder so, ist natürlich auch ein Problem der veröffentlichten Meinung. Also das ist ehrlich gesagt was, was ich jetzt mal als Aktivist in meinem kleinen Kreis in Hamburg als Riesenproblem empfinde, dass du quasi keine Öffentlichkeit oder schwierige Öffentlichkeit kriegst für die relevanten Fragen, nämlich zum Beispiel, ach guck mal, wir haben hier ein Brachgelände, das gehört jetzt im Moment irgendwie einem Konsortium aus Hochtief und Redgrove Grove, was weiß ich was, irgendein Immobilienfonds und soll teuer bebaut werden. Lass uns doch mal darüber reden, ob man das nicht auch genossenschaftlich bebauen könnte. Da kriegst du kaum wen für mobilisiert, da kriegst du keinen auf die Straße, kriegst du keine Medienberichterstattung. Aber wenn irgendjemand sagt, dieser schöne alte Altbau soll abgerissen werden oder da die alte Kneipe soll raus, dann geht's los. Ja, das ist sozusagen, das, also vielleicht kann das hier aus der Runde nochmal jemand erklären. Ich kann es mir auch versuchen, selber zu erklären. Aber da muss man auch so ein bisschen darauf aufpassen, dass wir nicht ständig über Medienphänomene sprechen, die quasi nicht die entscheidenden Fragen sind. So verstehe ich diese Diskussion auch, dass man mal die Diskussion auch darauf lenkt, okay, was sind denn auch Potenziale? Wo wollen wir denn hin? Wir können doch nicht immer nur Verteidigungskämpfe uns liefern. Ne? Wo es immer nur darum geht, jetzt erhöhen sie schon wieder, und da wird wieder was gentrifiziert, und da wird wieder was gentrifiziert. Ist ja richtig, sind wir ja auch sofort, also wäre ich, ist ja quasi erste Bürgerpflicht an deiner Stelle, eine Anti-Mieten-Wahnsinns-Demo zu machen. Passiert ja auch. Nur, wo kann man denn auch mal positiv was formulieren, und wofür kann man dann kämpfen? Fände ich eine spannende Frage. Wir nehmen vielleicht noch mal ein paar weitere Fragen aus dem Publikum mit dazu. Ja, bitte, das kannst du auch. Und dann, also, kannst Wohnraum muss bezahlbar sein, halte ich für eine richtige Forderung, die aber mit einer Kritik von Stadt nichts zu tun hat. Weil der bezahlbare Wohnraum keinen Maßstab hat. Also der hat einen realen Maßstab für individuelle Situation. Wenn ich die Miete nicht mehr zahlen kann, aus welchen Gründen auch immer, muss ich weg. Aber es gibt keinen objektiven Maßstab im Kapitalismus dafür, was bezahlbar ist oder nicht. Wie viel Prozent ich von meinem Einkommen für Miete aufwenden muss und wie viel Prozent ich für andere Dinge aufwenden muss. Dafür gibt es keinen objektiven Maßstab. Und das nochmal? Eben. Und das ist der springende Punkt, dass diese Forderung, nämlich sozusagen Wohnraum für alle als umsonst wohnen, als ein Recht, also auch der Rechtsbegriff ist da natürlich falsch eingesetzt, also als eine Grundbedingung gesellschaftlichen Lebens überhaupt nicht mehr diskutiert wird, sondern man sich sozusagen zur besseren Hälfte der sozialdemokratisch-reformistischen Stadtpolitik macht, wenn man sich durchaus zu Recht in der aktuellen Situation darauf kapriziert, bezahlbaren Wohnraum zu fordern. Aber das kann nur der Anfang sein für ein grundsätzliches Nachdenken darüber, wie man mit, um auf deine Großfrage zurückzukommen, wie man überhaupt mit in irgendeiner Weise urbanisierten und nicht urbanisierten Räumen auf diesem Planeten in den nächsten Jahren umgehen will. Und es ist natürlich immer eine Perspektive, wo man sagt, oh, da kommen jetzt welche, die bestimmen repräsentativ über uns. Wichtig ist doch, dass zum Beispiel auch, du hast ja in deinem Vortrag darauf Wert gelegt, dass ernst genommen wird, wenn man eine politische, ökonomische Kritik der Stadt machen will. beziehungsweise wenn man die Stadt oder überhaupt Lebensräume, um dieses schlimme Wort nochmal zu benutzen, nach Maßgabe einer Kritik der politischen Ökonomie kritisieren will, dann kann man sich doch nicht nur auf den Ökonomismus einlassen und die ganze Zeit das Geld zählen, sondern man muss doch auch sehen, was die politische Dimension dabei ist. Die politische Dimension dabei ist, dass die Städte, die in den letzten 200 Jahren entstanden sind, ob im Osten oder im Westen, Städte sind, die in der Regel unter, also du redest von ein Viertel Armutsbevölkerung bis ein Drittel Armutsbevölkerung, die in der Regel entstanden sind unter Bedingung von Militärdiktaturen. Ja? Wenn wir über Brasilien reden, wenn wir über die meisten Großstädte reden in Afrika, wenn wir über China, wo es mittlerweile ja Gott sei Dank auch in der Linken ein anderes Bild drüber gibt, reden, das ist alles unter Bedingungen gewachsen, die unter großpolitischen, staatspolitischen Perspektiven nicht sonderlich lebensfördernd war. Zum Zweiten glaube ich, du hast jetzt gesagt, Hass ist nur ein Randproblem. Nichtsdestotrotz beleuchtet das aber, was ja auch schon mal mehr diskutiert wurde in den letzten 20, 30 Jahren, dass sich mit den Veränderungen der Städte einmal mehr der Subjektstatus ändert, die Art und Weise, wie ich agieren kann, wie ich überhaupt handeln kann, was ich mir gefallen lasse und was ich mir nicht gefallen lasse. Es hat gegeben, von nur um zwei Namen zu nennen, Mike Davis und René Bohm, kennst diese Idee einer, die haben das genannt Ecology of Fear, also eine Ökologie der Angst, dass Städte zoniert werden nach bestimmten sicherheitspolitischen Kriterien. Das spielt auch eine Rolle bei den Gentrifizierungsprozessen, die wir heute haben. Dass es Viertel gibt, wo es eher keine Rolle spielt, ob die Leute sich gegenseitig totschlagen, und dann auf einmal Viertel gibt, wo sowas mit Polizeigewalt abgedrängt wird. Auch das ist Verdrängung, wenn wir über Migration reden, dass wir über Themen reden, wo Leute, ob sie jetzt Miete zahlen können oder nicht. In der Regel können sie es nicht, völlig klar. Das gehört, also das ist eines der Übel der Welt. Ja? Aber egal, ob sie die zahlen können oder nicht, einfach abgeschoben werden. Auch das, glaube ich, gehört mit in den Themenkomplex rein, über den man sich unterhalten muss, wenn man sich über Stadtviertel unterhält, in dem man wohnt. Genauso auch Leute, die man eigentlich nicht als Nachbarn haben will. Ja, also was man bei Wahlergebnissen, ich weiß nicht, wie es in Neukölln ist, mitkriegt, wie viel denn doch auf einmal die NPD wählen oder sonstige Parteien wählen oder sei es auch überhaupt nur die nivellierte Mitte wählen. Ja, also sind das Bündnispartner für eine utopische Perspektive auf Stadt, ja oder nein? Und deswegen glaube ich, sicherlich ist es richtig, auch aus strategischen Gründen, auch um sich Öffentlichkeit zu verschaffen, sowas wie die Mietfrage auch sehr plakativ aufzubringen, Mietenwahnsinn stoppen. Aber wichtig ist dann gerade in emanzipatorischer Perspektive den zweiten Schritt sofort zu machen und genau wie du sagst, Enteignung wieder als Thema auf die Tagesordnung zu bringen. Ja? Also wenn grundgesetzmäßig verankert ist, dass es ein Recht auf Wohnraum gibt, dann auch das wäre jetzt sozialdemokratisch, das einzufordern, aber dann muss es eine Basis, einen Diskussionsraum geben, dass man auch mit diesen Vokabeln arbeiten kann. Und das, glaube ich, wird aber viel zu wenig gemacht, gerade unter diesen Direktiven von Gentrifizierungskritik, und dann sind es die Touristen oder nicht die Touristen, oder dann ist es irgendwie so ein Unbehagen. Als erstes würde ich hier dafür plädieren, die Diskussion allgemein zum Publikum hin zu öffnen. Ist ja hiermit geschehen. Beim nächsten Mal vielleicht direkt ankündigen. Ich finde, dann bleibt doch eher so eine unsympathische Diskussionskultur, wie es hier gerade ein bisschen aufgetaucht ist. Also es war auch nicht reinbrüllen oder sich ins Ausfallen noch aus. Finde ich schon mal ganz gut, basically. Und zweitens, das geht gerade an dich, Marschewski, oder wie heißt das? Chris. An dich, Chris. Du hast schon irgendwie auch diesen Punkt mit den sozialen Kämpfen aufgemacht. Also Leute, die es sich nicht leisten können oder quasi verdrängt werden oder umgekehrt quasi nicht mehr aus dem Kiez wirklich rauskommen und so. Das ist wichtig, aber ich finde, du hast ein bisschen versäumt zu sagen, wie kann man das denn sinnvoll machen? Weil auch wenn man jetzt mal ausklammert, ist sehr viel dieser Diskurs, und ich finde, man kann da zu Recht auch vom Hass reden, wenn ich an das denke, was ich zum Teil auch erlebt habe, dass auch wenn man das mal ausklammert, dass das auch überhaupt nicht sinnvoll ist. Das bringt ja nichts. Also die Touristen leiden deswegen ja nicht weg, und sie sind ja auch gar nicht das Problem. Sondern wie kann man denn verhindern, dass ich aus meiner Wohnung rauskomme? Wie kann ich es denn machen, dass ich mir mehr Sachen leisten kann? Also wie kann ich denn den eingeforderten Reichtum, wenn man ihn überhaupt einfordert, viele tun das ja leider noch nicht mal, dann tatsächlich irgendwie mehr oder weniger verwirklichen? Das ist doch die spannende Frage. Also warum gibt es so eine große Beliebtheit für Yuppies Raussprüche, aber kaum irgendwie MieterInnen-Kollektive oder Leute, die tatsächlich mal eine Zwangsräumung verhindern, das frage ich mich. So, und ich finde, darauf sollte man viel, viel, viel mehr eingehen. Aber das gibt es ja schon, also gerade ja. In Berlin gibt es ja eine relativ große Bewegung. Ja, ich weiß ja nicht, dass es das nicht gäbe, aber nein, irgendwie ist es viel zu wenig. Stattdessen gibt es viel mehr halt das Xenophobe. Ich finde es sinnvoll, die Zwangsräumung zu verhindern. Bist du eingeladen? Also ich denke mal, einfach einen konzisen Beitrag machst und deine Position darstellst, als wenn du immer reinkommst. Gibt es denn noch weitere Fragen oder Wortmeldungen? Wir können ja erstmal was sammeln. Also Roger Behrens hatte ja schon darauf hingewiesen. Also in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war ja die linke Idee von der Stadt eine ganz andere. Sehr viel radikaler, wo man sagt, okay, die alten Städte spiegeln die alten gesellschaftlichen Verhältnisse, also ganz konkret Klassenverhältnisse, sowohl was die Aufteilung der Stadt in ihrem Areal betrifft, wieder als auch dieses Konzept Vorderhaus, Hinterhaus. Und ist eben nicht für die Bedürfnisse der Menschen gebaut, sondern für die Bedürfnisse der Kapitalverwertung. Wir reißen die ab und bauen nicht einfach nur neu, sondern überlegen uns, wie diese Stadt aussehen kann, so dass sie auch andere Lebensverhältnisse möglich macht. Das heißt, ein anderes Konzept von Individuum und ein anderes Konzept vom Kollektiv. Und du hattest ja Oskar Niemeyer erwähnt, der hatte sich dann Brasilien noch so vorgestellt, dass Staatssekretär und Putzfrau im selben Haus wohnen. Unter den kapitalistischen Verhältnissen ist dann daraus nichts geworden. Aber in den 70ern war dann der Umschwung, der fing dann, oder Ende 60er, linke Politik an, plötzlich so was Bewahrendes. Man ging also hier Berlin, Kreuzberg, in diese Kieze und modellierte sich so sein Traumproletariat, was gar nicht wirklich so der Wirklichkeit entsprach. Der hätte nämlich lieber eine Wohnung mit Bad gehabt. Er war aber so klar im Kopf, dass er wusste, dass ihm dieses Bad nicht geschenkt wird, sondern nur zu den Konditionen der Gesellschaft, in der er lebt. Die Frage ist halt, ob es reicht, als Utopie für eine linke Politik in Richtung auf die Stadt, einfach nur zu sagen, so, wir bleiben hier alle bezahlbare Mieten. Das ist so ähnlich wie der gerechte Lohn. Der überwindet den Kapitalismus auch nicht, sondern setzt nur eine Debatte in Gang, wo der eine dem anderen sagt, ich habe aber mehr geleistet. Also wäre es da nicht Zeit, nochmal irgendwie neu zu denken und mal so Sachen wie Oberfeld, was da drauf gebaut wird, sehr viel radikalere Entwürfe an den Start zu bringen, als sich nur auf einer so immanenten Debatte, wie viel Prozent Sozialwohnung einzulassen. Vielleicht versuchen wir kurz darüber zu reden. Brauchen wir eine Utopie von einer Stadt? Ehrlich gesagt, so wie ich das richtig verstanden habe, hast du die Utopien der vom Anfang des 20. Jahrhunderts zitiert, aber die Frage hat eher die Frage heutig aufgeworfen, ob man dann nicht vielleicht sozusagen das wir bleiben in unserem Kiez, so schön das sein mag, ob man das nicht ergänzen sollte durch eine Debatte über was brauchen wir. Das finde ich durchaus richtig. Also ich finde sozusagen, wäre mein Plädoyer, versuche ich in meinem Umfeld zu tun, Debatten anzustoßen darüber, wie kann man sozusagen den Gedanken des genossenschaftlichen Wohnungsbaus vielleicht mit neuen Instrumenten wie dem Freiburger Mietshäuser-Syndikat oder anderen, wie kann man das wieder reinbringen in die Debatte und wie kriegst du sozusagen auch Druck gegenüber der Politik erzeugt, dass nicht jedes Stückchen öffentlicher Grund und Boden meistbietend verkauft wird, sondern dass sowas quasi dann eben auch in dem Sinne kollektiviert wird, dass es möglich ist. Also es gibt quasi, die Bodenfrage ist essentiell. Also wenn der Quadrat erstmal 1.000 Euro kostet, dann ist quasi klar, was da gebaut wird. Das heißt, du musst quasi an dem Punkt versuchen, einen Keil zwischen Immobilienlobby und Politik zu treiben und versuchen, Bauland zu kriegen für anderen Wohnungsbau und tatsächlich auch anderen Gewerbebau zum Teil. Weil das Problem von Gentrifizierung ist zum Teil auch, dass Produktion aus der Stadt verschwindet, Gewerbe, lokale Ökonomie und so weiter. Ne? Das sind Fragen, die, finde ich, an der Stelle vorwärtsweisend und darüber wird zu wenig gesprochen, weil es einfach auch so beliebt ist, diesen, ja, diese Gentrifizierungsdebatte immer und immer wieder zu keulen. Also wir haben ja hier in Berlin ein Beispiel an Media Spree, ja. Wo es ja tatsächlich auch den Ansatz gab, hier, wir wollen hier nicht nur was verhindern, sondern wir wollen hier selber was vorbringen. Die Betreiber des Kater Holzig heißt, glaube ich, heute, und diese ganze, die haben ja nun ihr Grundstück dort erworben und wollen dort ja was Eigenes bauen. Kann das eine irgendwie vernünftige Intervention sein? Wohl kaum. Ne? Also ich meine, das ist ja ja, auch keine Kapitalismuskritik wahrscheinlich. Andererseits ist es natürlich mehr als nur verhindern, sondern vielleicht tatsächlich sowas wie eine Utopie, so bescheiden, die natürlich dann am Ende sein mag, aber vielleicht tatsächlich etwas zumindest in die Diskussion zu werfen und vielleicht sogar auch in Wirklichkeit werden zu lassen als Beispiel oder so wie früher die besetzten Häuser das sich von sich gedacht haben. Ich meine, vielleicht ganz vorneweg, irgendwie Stadtpolitik ist selten revolutionäre Politik, aber das ist, glaube ich, die meiste Politik nicht. Also, oder alles, was man sozusagen konkret normalerweise anfangen kann unter irgendwie bewaffneter Kampf, und der führt meistens auch nur in Mist irgendwie am Ende, also zumindest historisch gesehen, hat man eigentlich irgendwie kaum eine Möglichkeit, jetzt wirklich mit revolutionärer Kritik anzusetzen. Was die meisten dann halt machen, die irgendwie sich noch für Revolutionären halten, ist, sich irgendwie in die Theorie zurückzuziehen, wo man dann aber irgendwie schnell so bei so proto-religiösem Schnickschnack landet irgendwie. Also insofern, ich sehe jetzt erstmal nicht, dass sozusagen man unmittelbar mit Stadtpolitik revolutionäre Politik machen kann, aber ich sehe auch nicht, dass das sozusagen unmittelbar viel reformistischer als Feld ist, als andere Felder politischer Auseinandersetzung. Ich glaube, was an Stadt oder einer Auseinandersetzung in Stadt halt das Spannende ist, dass es halt wirklich sozusagen der Ort ist oder sozusagen der Bereich, in dem die meisten Leute gerade leben. Und es ist natürlich sozusagen die Frage darum, wie wird dieser Raum gestaltet oder wer kann da was machen. Das ist einfach so eine Frage sozusagen über Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung. Ne? Und ich meine, im Moment, also was ich jetzt sozusagen in Deutschland sehe, ist sozusagen, dass es gerade erstmal massenweise Reaktionen gibt auf eben, was ich als diese neue Welle der Inwertsetzung bezeichnen würde. Das heißt sozusagen, im Moment gibt es erstmal vor allem Reaktionen darauf, dass man sozusagen nicht mehr das machen kann, was man traditionell irgendwo in bestimmten Räumen machen konnte, sondern dass diese sozusagen neu okkupiert werden, neu, also eine neue Welle von einer Kapitalakkumulation unterworfen werden, dann meistens sozusagen nachher so umgestaltet sind, dass ich eventuell zumindest als armer oder als arme Mensch die denn nicht mehr nutzen kann oder nur noch sehr eingeschränkt oder so. Ne? Das heißt, eine erste relevante Sache ist sozusagen gegen die Enteignung sozusagen der Orte meines Alltagslebens zu kämpfen. Das ist natürlich irgendwie, also da ist immer die Gefahr dann sozusagen irgendwie bei einer reaktionären Position zu landen, aber ich glaube, da haben wir ja gemerkt, dass es auch massenweise Leute gibt, die halt nicht dann irgendwie zur Kiez-Miliz werden. Und die zweite Sache sozusagen, wo wollen wir perspektivisch hin? Also ich verstehe mich immer noch irgendwie als Anti-Autoritären und halte eigentlich nicht sozusagen so viel von einer Großplanung, die dann an den Bedürfnissen der Menschen halt häufig vorbeigeht. Also ich weiß nicht, bei Marx gibt es ja schon so diesen schönen Satz, wo er versucht sozusagen gegen die kommunistischen Frühutopisten da irgendwie anzugehen, dass er, wie gesagt, dass irgendwie der Kommunismus ist nicht eine Ideologie, sondern er ist die reale Bewegung der Aufhebung der herrschenden Verhältnisse. So, ne? Also das ist sozusagen, ich glaube, was Marx damit damals wollte, war sozusagen sich positionieren irgendwie gegen Lamarck, ja, anyways, diese utopischen Frühkommunisten mit ihren irgendwie durchstrukturierten Arbeitstagen für die kommunistischen BürgerInnen. Also ich glaube, darum kann es halt nicht mehr gehen, sondern es muss sozusagen die konkrete Utopie, wie besser zu leben sei, die können immer nur die Leute entwerfen, die anders leben wollen. So, auch nach der Revolution, also ich kann jetzt im Vorhinein nicht bestimmen, wie die nachrevolutionäre Stadt auszusehen hätte. Ich stelle mir das sozusagen eher so vor, dass man natürlich, wenn es mal zu einer Revolution kommen sollte, die halt einigermaßen emanzipatorisch ist, dann hat man massenweise gebaute Substanz. So. Eine Stadt, die ist hier irgendwie 200, 300 Jahre alt, so, die meiste Bausubstanz ist mindestens, oder vieles 100 Jahre alt, kann man sich fragen, ob man das alles abreißt, dann hat man super viel Arbeit, irgendwie, um das wieder aufzubauen, damit man irgendwo wohnen kann, oder ob man versucht sozusagen, die Gebäude so zu verändern oder den Stadtraum so zu verändern, dass man da besser leben kann. Oder einen Weltkrieg anzetteln, das ist natürlich... Naja, um der beste Ausgangsbedingung für einen Neuanfang. Ob das die beste Ausgangsbedingung wäre, wage ich zu bezweifeln. Also meine Frage von vorhin sollte eigentlich ein bisschen darüber hinausgehen, über diesen Punkt, das zu bauen, was der Kapitalismus aufgebaut hätte, nur billiger oder bezahlbarer. Die Idee der Architekten, zum Beispiel der russischen Avantgarde, war ja oder beim Bauhaus so auf, wie kann man bauen, dass also zum Beispiel kollektive Lebensprozesse, die Auflösung der Kleinfamilie, so eine Sache möglich sind. Und es fehlt mir so ein bisschen in dieser ganzen Debatte, die hat so einen Rückzugsgefechtscharakter. Wir wollen, dass alles so bleibt und bitte erhöht uns die Miete nicht. Und auch so an anderer Stelle dieses Gejammer, jetzt kommen die Schwaben, jetzt kommen die Spanier, dann würde ich sagen, das hat zwar pervertiert durch die kapitalistischen Verhältnisse, unter denen es stattfindet, ja auch durchaus einen utopischen Charakter, nämlich diese Auflösung der Gebundenheit an Ethnie, Nation und allem, was damit zusammenhängt. Also ich vermisse so diese ganzen Identifizierungsdebatten, das ist für mich in weiten Teilen so, ja, so komisch bewahren, rückzugsmäßig. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Sonst würde ich nämlich hier in der Runde vielleicht nochmal so eine Schlussrunde machen. Da kommt noch eine. Ja, ich hätte noch eine Frage. Ich dachte, da kommt jetzt aber eine Antwort drauf. War jetzt ja nicht so richtig eine Frage, aber wir reden vielleicht ja gleich noch. Okay, ich habe eine Frage. Und zwar, Du hattest ja drei Thesen gehabt. Der erste war, dass sich die Gentrifizierung globalisiert hat. Die zweite, dass Gentrifizierung sich im Wesen gewandelt hat, weil es mittlerweile ein Phänomen ist, welches größtenteils durch riesige Unternehmen, teilweise von Politik, geleitet wird und zur Kapitalverwertung ausgenutzt wird. Kannst du vielleicht ein Mikro benutzen? Ein bisschen lauter reden. Nee, so leicht geht's doch nicht. Nee, da fürchte ich, muss der Kollege aufstehen. Oh, das geht so. Und jetzt hängt auch der wirklich wichtige Teil meiner Frage an. Und zwar die dritte These. Die muss ich sagen, da bist du ganz, ganz kurz drüber gegangen. Magst du die vielleicht für mich nochmal erläutern? Also es war, ich versuch's mal so. Also es war jetzt sozusagen nicht so sehr Thesen meiner, sondern eher das, was ich sozusagen als Stand aus der Gentrifizierungsforschungsliteratur genommen habe. Die dritte war eigentlich das, was du unter der zweiten schon subsumiert hattest. Also, dass unter anderem Pro-Gentrifizierungsstrategien halt sich auch in der Stadtpolitik total ausgeweitet haben. Also was weiß ich, in London hatten sie irgendwie, oder beziehungsweise in ganz Großbritannien haben sie irgendwie, ich glaube 98, so mit New Labour die Urban Renaissance ausgerufen, was de facto sozusagen so eine nationale Blaupause für Gentrifizierungsstrategien war. Also das ist sozusagen, ja, Pro-Gentrifizierungspolitik und Stadtentwicklungspolitik ist für ganz viele Stadtpolitiker eben sozusagen gleichbedeutend geworden, auch wenn es immer wieder scheitert. Also man kann sozusagen irgendwie in den letzten 15, 20 Jahren zigmal beobachten, wie sozusagen so eine Entwicklungspolitik gescheitert ist. Wenn man sich anguckt, sozusagen, was weiß ich, Bilbao galt so vor 15 Jahren als das Paradebeispiel einer geglückten Aufwertung der ganzen Stadt. Das hat dann dazu geführt, dass in Bilbao die Immobilienpreise irgendwie am höchsten in ganz Spanien waren. Und jetzt sieht man sozusagen, bricht ganz Spanien unter einer riesen Immobilienblase zusammen. Also sozusagen diese Pro-Gentrifizierungspolitiken, die scheitern eben häufig. Aber trotzdem gibt es sozusagen noch massenweise StadtpolitikerInnen, denen das als das beste Rezept verkauft wird, die das auch selbst für sich als das beste Rezept entdecken und das dem de facto machen. Also das ist auf jeden Fall das, was jetzt hier in Neukölln gerade passiert. Also auch unter anderem, also was weiß ich, hier in Neukölln, so Buschkowski und die SPD, die haben natürlich das Interesse, irgendwie zahlende Bewohnerschaft in den Kiez zu bekommen, ne? Und nicht nur so arme Hartz-IV-Empfänger irgendwie. Und außerdem irgendwie wird Buschkowski von der DGWO, glaube ich, bezahlt. Also ich, so, der ist da auch eingekauft mit Beratervertrag und so. Das heißt, da gibt es natürlich auch immer so halblegal korrupte Sachen irgendwie, die da auch noch mit im Staat sind. Aber die machen sozusagen im Wesentlichen dann Politik für eine Aufwertung, weil sie sich einbilden, sie würden dann irgendwie die kreative Klasse oder sonst wen Zahlungskräftiges in den Kiez bekommen. Irgendwie passiert vielleicht auch zum Teil, aber de facto kommen hier auch gerade ganz viele Leute, die halt auf Hartz IV sind, weil sie in Friedrichshain-Kreuzberg nichts mehr kriegen. Ich würde nochmal, vielleicht können wir das mal kurz machen, dass sich alle melden, die jetzt zurzeit in einer Stadt über 500.000 Einwohner leben, also wie Berlin zum Beispiel, aber muss ja vielleicht sicher auch zugereist hier heutzutage, können wir das mal kurz ausprobieren. Also wer lebt in einer Stadt mit mehr als 500.000 Einwohnern? Und wer ist, wer ist aufgewachsen oder wer ist aufgewachsen in einer Stadt über 500.000 Einwohnern? Nee, interessiert mich. Wer ist Berliner? Muss ich mal fragen, wer ist Berliner? Alle anderen raus. Könntest du dir, Christoph, vorstellen, nochmal in einer Stadt mit weniger als 500.000 Einwohnern zu leben? Ja. Ja. Sind wir hier... In der letzten Runde, ja. Genau. Nein, also nein, der Wert, ich würde noch einfach, worum es mir geht, ist halt nochmal, vielleicht, dass du nochmal sagst, was du als den Wert der Stadt oder was dir das Wichtige an der Stadt ist und daraus kann ich ja schon Rückschlüsse ziehen, auch in welche Richtung deiner Meinung nach sich eine Stadt entwickeln muss. Aber was macht für dich den wichtigsten Wert der Großstadt, über die wir gerade reden, aus? Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Also es gibt schon so eine Idee von befreitem Leben, was ich für mich verbindet mit der Idee einer Verdichtung von unterschiedlichen Leuten, wie das Lefebvre oder irgendjemand hat Stadt beschrieben, Verdichtung von Unterschiedlichkeiten. Die Sorte von Befreiung, die dahinter steht, finde ich, hat nach wie vor hat so einen gewissen emanzipatorischen Gehalt. Gleichzeitig ist das natürlich mittlerweile auch, würde Roger jetzt wahrscheinlich zu Recht einwenden, zur Ware geworden. Das ist ja genau der Gehalt von Gentrifizierung, dass du quasi authentisch, heterogene, kreative Stadtteile anbietest als etwas, was man sich jetzt auch leisten kann. So. Trotzdem glaube ich, macht es durchaus Sinn, an der Idee einer Stadt für alle in diesem Sinne festzuhalten. Und gleichzeitig nicht immer wieder dieselbe Gentrifizierungserzählung wieder zu coinen. Weil das ist, glaube ich, das, was dann irgendwann nervt und einen lähmt, ist, dass immer wieder sich erzählen, ja, und dann kommen sie mit ihrem dicken Geld und dann müssen wir wegziehen und dann haben wir keinen Platz mehr. Das stimmt ja alles. Gentrifizierung ist sozusagen seit über einer Dekade das stadtentwicklungspolitische Tool, also nicht mehr bloß ein Phänomen, was man beobachtet, sondern richtig was in Gang gesetzt wird politisch, um das, was man früher vielleicht durch Bauvorhaben, Stadtplanung und so weiter gemacht hätte, zu erreichen, nämlich Stadt zu entwickeln. Dann wird Stadt natürlich genau das, was sie auch bei diesen prototypischen Stadtteilen wie, was weiß ich was, Prenzlberg oder Hamburg-Schanzenviertel ist, nämlich so eine Art Freiluftzoo für Besserverdienende. Aber das immer wieder zu kommen, bringt ein Jahr, da kommt, das ist ja dann irgendwann durch, das bringt einen nicht weiter. An der Stelle muss die Debatte in dem Sinne utopisch werden, als dass sie sich über kollektive Formen von Stadtplanung oder also sozusagen Widerstand gegen Inwertsetzung von Stadt, indem sie sich nur über kollektive Formen von Wohlstand Gedanken macht. Weil Wohlstand ist halt quasi jetzt was man eh nur noch als was Privates denken kann. Das ist Stadt kann ich mir leisten oder eben auch nicht leisten. Und wer sie sich nicht leisten kann, der schaut halt, wo er bleibt. Das war mal auch anders und der Stadtdiskurs war ein anderer. Da war halt Wohlstand auch was Kollektives oder eine öffentliche Aufgabe. Und in gewisser Weise ist das, finde ich es jetzt nicht rückwärtsgewandt, wieder über Sozialwohnungsbau zu reden. Vielleicht muss man das jetzt nicht genau so machen, wie das in den 20ern oder so der Fall war. Vielleicht kann man da so ein paar Aspekte mit reinnehmen, die was mit der Art und Weise, wie Leute auch prekär heute leben, zu tun haben, die was mit Selbstverwaltung zu tun haben. Aber das ist, glaube ich, genau das, wo man hinkommen muss, dass du quasi wieder über kollektiven Wohnstand redest, wenn du über Stadt redest. Okay, und kann Chris, ich direkt dazu was sagen? Ich wollte dir eigentlich jetzt das Schlusswort gleich geben, also wir machen ja, aber und dann sagst du es vielleicht, ja. Oder? Da kannst du das da sagen. Ich wollte noch den Chris auch die erste Frage noch stellen, hier Mietterror, Vertreibung, Kapitalismus, alles schlimm hier. Kannst du dir vorstellen, nochmal wohin zu ziehen, wo das nach Schwedt in die Platte oder Brandenburg aufs Dorf, wo du das alles, diese Probleme erstmal so nicht hast? Ja, ich ziehe jetzt aufs Dorf, aber ich habe die Probleme da trotzdem, weil genau das Dorf gehört zu den, das Dorf heißt Weimar, hat 45.000 Einwohner und ist auf Platz 4 der am stärksten steigenden Mieten in Deutschland. Sozusagen der Städte mit den stärksten steigenden Mieten. Greifswald ist übrigens auf Platz 1, gerade sozusagen zu kleinen Städten und großen Städten. Also das Problem hast du einfach inzwischen auch in kleinen Städten, also natürlich eher in den international bekannteren, die dadurch auch für internationale Investoren unter anderem attraktiv sind oder zumindest die überhaupt im Bewusstsein sind. Ja, ich werde in eine kleine Stadt ziehen müssen. Ich glaube, ich werde da einiges vermissen an sozialen Austausch und so weiter. Aber ja, also keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall jetzt schon das Problem mit irgendwie eine bezahlbare Wohnung finden. Bei dem Miet, bei dem Lohn, den man so in einem öffentlichen Dienst heutzutage kriegt, wird das schwierig gerade. Selbst in Weimar. Ich sehe vor allem sozusagen als Perspektive gerade sich aufbauenden Widerspruch oder sich einen verstärkenden Widerspruch sozusagen zwischen sinkenden Löhnen oder sinkenden Realeinkommen großer Teile der Bevölkerung und gleichzeitig steigenden Verwertungsansprüchen über akkumulierten Kapitals, das teilweise dann in Immobilienmärkte sich investiert. Und ich sehe da vor allem jetzt erstmal irgendwie einen Widerspruch und nicht, wie sich der in nächster Zeit Zukunft sinnvoll oder vernünftig oder sogar emanzipatorisch wird lösen lassen können. So, womit wir die gleiche Frage sozusagen an dich richten könnten, ob du dir nochmal eine Zukunft in der Idiotie des Landlebens vorstellen kannst oder ob die Stadt für dich sozusagen auch eine Lebensgrundlage ist, also eine Existenzgrundlage ist, gerade in deinem Beruf zum Beispiel. Oder, also, gerne wäre ich woanders als in der Stadt oder auf dem Land. Aber ich weiß nicht wo. Vielleicht Teneriffa oder sowas. Das haben ja auch einige gemacht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist auch nicht der Punkt, also weil sich ja das nicht an der Beantwortung dieser Frage von uns jetzt entscheidet, wie sozusagen Konzepte aussehen. Aber gleichzeitig hängt in diesen Antworten, die jetzt gegeben sind, doch nochmal was drin, was ich, wenn ich denn da was sagen darf, aufgreifen möchte. Erstmal möchte ich zu Weimar was sagen, was ich vorhin schon erwähnen wollte, weil das nämlich eine ganz interessante Sache ist. Du seist erstmal gewarnt, Weimar hat 4 Bevölkerungsgruppen, Rentner, Studenten, Nazis und Touristen. Also da glaube ich, findest du bei der einen oder anderen Gruppe nette Leute. sind nicht die Nazis, das seid ihr auch schon verraten. Und Weimar ist interessant, weil unter dem Aspekt der Touristifizierung Weimar die erste Stadt ist, die als Touristenstadt von Anfang an geplant ist, als touristische Attraktion, nämlich von Goethe selber. Also die Goethestadt Weimar ist eine Erfindung von Goethe. Und das kriegt sich bis heute in den, im Stadtbild aus, wie es auch nach 89 renoviert wurde, mit, von portugiesischen Arbeitern, weil die das Pflasterhandwerk so beherrschen, ist die Stadt in den Touristenzonen komplett durchgepflastert, wo man mit Rollkoffern wieder Probleme hat. Das sei aber nur am Rande. Ja, das sei nur am Rande zu Weimar gesagt. Ich versuche mal so einen Bogen zu machen zu dem, was Christoph gesagt hat, was ich glaube ich eigentlich die schöne Schlussformulierung finde, wenn diese nochmal wiederholt, sich über den Wohlstand, über eine andere Form von Wohlstand kollektiv wieder Gedanken zu machen. Was ich daran nichtsdestotrotz problematisch finde. Ich sage jetzt nochmal so ein paar Spiegelpunkte. Bis in die 70er Jahre rein waren auch Gentrifizierungsprozesse, wenn man die jetzt so im großhistorischen Bogen nochmal zurückspannt, meinetwegen bis zu der Hausmannisierung von Paris oder auch der Berliner Umstrukturierung, die es Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat, waren Gentrifizierungsprozesse immer auch Projekte von Aufstandsbekämpfung. Also es ging immer darum, dass man erwartet hat, dass die Bevölkerung ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mitmacht. Und in den 70er Jahren ändert sich das. In den 70er Jahren wird klar, dass auch unter den Direktiven von sozialem Wohnungsbau und überhaupt einer Sozialpartnerschaft und so weiter, es nicht die Gefahr ist, dass mit jeder weiteren Million an Arbeitslosen, die überschritten wird, auf einmal die Revolution auf der Straße ist. Zumal in den 70er Jahren ja noch sehr entscheidend dazukommt, was wir noch nicht bemerkt haben, dass wir es mit einer Stadtflucht zu tun haben. Also wohlhabende Geschichten gehen aus der Stadt raus, gehen aufs Land, gehen in die Suburbs, in die Kleinstädte rein. Also da ist genau die Bewegung. Und das macht es ja gerade attraktiv, auch für neue Wohnformen in die Altbausubstanz zu gehen, die ja eben nicht auf Kleinfamilien ausgelegt waren und die jetzt bespielt werden konnten mit allen möglichen Formen von gemeinsamem Wohnen, Kommune 1 und so weiter und so fort. Gleichzeitig verändert sich das aber in den weiteren Jahrzehnten. Und das, was du gerade nochmal gesagt hast mit der Kleinfamilie, will ich aufgreifen in einer sehr entscheidender Weise. Die 70er Jahre sind für mich das Jahrzehnt, in dem auch Folgendes passiert. Marx schreibt am Anfang vom Kapital und Guy Debord greift das in veränderter Formulierung in der Gesellschaft des Spektakels auf. Die Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Wahnsammlung. Debord sagt, ungeheure Sammlung von Spektakeln. Das verändert sich meines Erachtens in den 70er Jahren. Diese Wahnsammlung ist nicht mehr ungeheuer, sondern man ist daran gewöhnt. Interessanterweise auch diejenigen, die nie daran teilhaben werden, akzeptieren das. Das ist genau dieses Phänomen, was man hat in den Slums, in ärmeren sogenannten Armutsquartieren, dass die Leute nicht aufmucken. Ja, die kriegen sozusagen ein Brosam vom großen Kuchen ab, ob das ein LCD-Flat-Fernseher ist oder sonst irgendwas oder ein Auto. Aber es gibt nicht die Schwelle, dass man sagt, das kann ich mir nicht mehr leisten, also rebelliere ich. Es gibt die Schwelle, die dann in die Enge getrieben sagt, dann muss ich halt weg. Dann muss ich halt den Kuckuck raufkleben auf meinen Fernseher und dann kommt halt der Gerichtsvollzieher und dann irgendwie bin ich weg. Das, glaube ich, ist eine... Insofern, wenn es denn stimmt von der drastischen Beschreibung, wie ich das jetzt sage, eine wichtige Sache, weil wir nicht vergessen dürfen, einmal mehr, nochmal dieses Stichwort Idiotismus des Stadtlebens, wir sind doch selber in diesen Prozessen von Verdinglichung und Entfremdung drin. Wir agieren doch eben nicht in der Form, in der wir gesellschaftlich eigentlich leben wollen und tatsächlich auch leben. Das heißt, du fragst mich jetzt zum Beispiel, oder du fragst uns als Einzelperson, aber nicht, ich weiß, dass wir alle drei Kinder haben, nicht als sozusagen Familienväter. Wäre auch, glaube ich, jetzt total uninteressant, uns jetzt als Familienväter vorzustellen, aber das ist doch Faktum. Faktum ist doch, dass so genau diese Unterschiedlichkeit, die das Stadtleben immer noch interessant macht, selber ein Spektakel ist. Das ist eine Verblendung, die gibt es nicht. Man trifft die Leute und glaubt, oh, die sind alle wirr angezogen und Hipster mit ihren Chinohosen und so weiter, alle unterschiedlich. Aber wenn man sich das anguckt, sind es absolut, also ich kann es von mir sagen, ich lebe ein absolut durchschnittliches, alles andere als irgendwie emanzipatorisch, revolutionäres, auffälliges Leben. Ja, ist eine Kleinfamilie mit den üblichen Scheißstreitereien um irgendwas, ja, Beschädigung durch und durch. Das ist, also fragt Robert Behrens und ihr werdet nichts erfahren über irgendein Leben, was anders wäre. Und das ist aber doch, das ist doch signifikant für all diejenigen, die sich gleichzeitig in Partikularkämpfen beteiligen, sei es am Arbeitsplatz, sei es in Stadtteilpolitik und so weiter. Also, dass die Probleme immer erst dann auftauchen, wenn sie drastisch werden, und dann eben klar wird, es fehlt die Solidarisierung. Und das wäre genau ja der Einsatz, also so verstehe ich dich, wenn man das radikalisiert, sich Gedanken zu machen über eine Form von Wohlstand, nämlich tatsächlich mal zu fragen, wir haben jetzt so mehrfach dieses schlimme Wort Lebensraum gesagt, ja, wieso ist denn das eigentlich so, dass der Anspruch, ein Leben zu führen, so dermaßen auch in der Linken unter negativen Vorzeichen steht. Natürlich gibt es die Tradition mit Lebensphilosophie und so weiter, aber das ist doch nicht der Punkt. Der Punkt ist doch, wir leben alle ein Leben, was komplett ausgerichtet ist auf Geld verdienen, auf Erwerbstätigkeit, auf Lohnarbeit. In irgendeiner Form, sei es kreativ oder sei es oder selbst Hartz IV oder sonstige Modelle der Finanzierung. Und darum kreist das Leben. Und an irgendeiner Stelle kommt dann bei raus, jetzt kann ich die Miete nicht mehr zahlen. Und die nicht wegziehen können, hat doch auch zu tun mit dieser Eingebundenheit in ein Leistungssystem, was sich widerspiegelt in jedem Schritt, den man in der Stadt macht. Sei es in der U-Bahn, wo man dicht gedrängt ist, sei es irgendwie in der Sorge, einen Kita-Platz zu finden oder nicht. Oder wie mache ich es jetzt überhaupt mit meiner Ausbildung? Und all diese ganzen, wo Adorno dieses schöne Wort verwaltete Welt für gefunden hat. Das ist doch eine Struktur, die sozusagen aufgesprengt werden muss, um überhaupt erstmal Bedürfnisse zu formulieren, die nicht immer schon identisch sind mit den Angeboten, die man immer schon hat. Und das würde tatsächlich bedeuten über, vielleicht ob es jetzt der Wohlstandsbegriff ist, weiß ich nicht, aber eben eine Qualifizierung einer Idee von dem, was Leben in der Stadt heißen könnte, also über das Leben sich Gedanken zu machen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, was dann in der Relation zu dem Leben Stadt heißt. Ja, das klingt doch nach einem Schlusswort, oder? Jetzt sind wir von der Stadt für alle zum Wohlstand für alle gekommen. Ich glaube, das kann nicht verkehrt sein. Dann würde ich jetzt, glaube ich, die Veranstaltung hiermit beenden, euch nochmal darauf hinweisen, dass da ein Tresen gibt, wo man trinken und Geld lassen kann, um diese Gentrifizierungskneipe hier Miete versaufen. Zum Boom zu bringen. Und ich danke euch für euer Interesse und vielleicht kommt ihr mal wieder vorbei, wenn hier eine Veranstaltung stattfindet, unter anderem der Hipster Antifa Neukölln. Okay, danke schön. Tschüss.